Doch die Wahl ging verloren. Die SPD konnte ihr Ergebnis zwar im Vergleich zur vorausgegangenen Wahl von 36,2 auf 39,3% erhöhen, doch CDU, CSU und FDP verfügten weiterhin über eine solide Mehrheit im Bundestag und setzten ihre Koalition unter Kanzler Erhard fort. Ein schwerer Schlag für Brandt und Grass. Brandt schloss eine erneute Kanzlerkandidatur aus, verzichtete aufgrund der Schmutzkampagne gegen ihn auf sein Bundestagsmandat und blieb regierender Bürgermeister von Berlin. Grass floh gleich nach dem Wahltag ins südfranzösische Gros du Roi, wo er bis Ende September blieb. Um aber sogleich nach seiner Rückkehr Brandt nach Darmstadt zur Verleihung des Büchnerpreises an ihn, Grass, einzuladen. »Ich werde dort eine Rede halten, die selbstverständlich ganz und gar im Wahlkampf wurzelt und also eine verspätete Wahlrede ist. Im Übrigen gehe der Kampf natürlich weiter. Es könne ja sein, dass sein Engagement auch innerhalb der SPD auf Widerstand gestoßen sei, aber in 4 Jahren wird solcher Initiative schon das Selbstverständliche anhaften.« Der 4-Jahres-Plan eines engagierten Autors, der nicht vorhatte, sich abschütteln oder entmutigen zu lassen. Aber jetzt erstmal wieder Kerngeschäft. Sein Theaterstück »Die Plebejer proben den Aufstand« kommt endlich im Schillertheater auf die Bühne. Ein nationales Ereignis, mit großer Spannung erwartet und mit Vorabempörung. Helene Weigel, Witwe von Bertolt Brecht, hatte schon im Vorfeld angekündigt, jedem westdeutschen Theater, das es wage, dieses Machwerk auf die Bühne zu bringen, die Aufführung jeglicher Brecht-Stücke zu untersagen. Marcel Reich-Ranicki wendet sich am 6. Januar 1966 schriftlich an Grass. Ihm sei die ehrenvolle Aufgabe erteilt worden, über die Premiere des Stückes zu schreiben. Er wolle sich gehörig darauf vorbereiten, hoffe, schon die Generalprobe besuchen zu können, und bitte Grass um Zusendung eines Exemplars der endgültigen Fassung des Stückes. Jenes Stückes, wir erinnern uns, an dessen Erfolg er, seit er die erste Hälfte kennt, fest glaubt. Am 15. Januar findet die Uraufführung statt. Es wird ein ordentlicher Misserfolg. Den Chefredakteur des Spiegel, Rudolf Augstein, lädt Grass nach einem Wortwechsel im Foyer schon gleich von der Premierenfeier aus. Der rät in seiner darauf in seinem Nachrichtenmagazin veröffentlichten Kritik jedem, der in die Haut von Brecht schlüpfe, dabei die Gehirnhaut nicht auszusparen. Walter Jens nennt es ein gedanklich eher dümmliches Stück. Auch Reich-Ranicki kann von seinem früheren festen Glauben nichts mehr wiederfinden. Er schreibt einen Verriss. Mit den bewährten Mitteln des In-die-Luft-Hebens und Stürzens. Er packt den Stier an den Hörnern, großartig, aber er weiß nicht, was er mit dem Stier anfangen soll. Seine Einfälle sind grandios, nur kann sie Grass kaum verwerten. Erst gegen Ende schlägt er vorsichtig die entgegengesetzte Schreibtaktik ein, niederwerfen, um ihn väterlich wieder aufrichten zu können, ein bisschen wenigstens. Auch wenn er kein einziges der von ihm aufgegriffenen fundamentalen Motive tatsächlich ausgeführt hat, mit Talent anzudeuten, vermochte er alle. Ein Mikrotrost in einem Makroverriss. Es bleibt als Urteil dies, was man da zu sehen und zu hören bekommt, ist Lesebuchheroismus und nationaler Kitsch. Egal, weiter geht's. Es sind ungeheuer produktive Jahre im Leben des Günter Grass. Bei Reich-Ranicki ohnehin. Der bleibt dem Dichter auf den Fersen. Kein Buch von Grass, das nicht sogleich von ihm geprüft und dann gefeiert oder verworfen wird. Ja, auch gefeiert. 1967 ist es endlich soweit. Nicht erst im Nachhinein wie bei Katz und Maus oder widerwillig wie im Fall der Blechtrommel, nein, 1967 erscheint endlich eine echte, beinahe uneingeschränkte Hymne. Ein neuer Gedichtband ist erschienen. Den Lyriker Grass hat Reich-Ranicki von Anfang an fast uneingeschränkt geschätzt und gepriesen. Der neue Band heißt »Ausgefragt«. Es sind auch politische Gedichte darin, die erklärt der Kritiker gleich mal zu den Schwächsten des Bandes. Aber sonst nur Herrliches, vor allem Seine Poesie ist frei vom Erzübel der deutschen Literatur, dem Missbrauch der lyrischen Form, zur Flucht ins Undeutliche und Verschwommene, zum Rückzug ins Unkontrollierbare. Und er beschreibt eine Eigentümlichkeit der Grasschen Lyrik, die dieser später selbst gern für seine Gedichte reklamiert, dass er sich nämlich hier im offen Verborgenen der Poesie so schutzlos, offen und unverstellt selber zeige, wie nirgends sonst in seinem Werk. Reich-Ranicki schreibt: Nirgends ist Grass, glaube ich, kühner und natürlicher, aufrichtiger und freimütiger als in der Lyrik. Während andere sich bemühen, ihre Blöße zu poetisieren, wagt er es, sich in der Poesie bloßzustellen. Am meisten mag er Kleckerburg, das große Ostseegedicht. Es ist das Gedicht ihrer beider Generationen, in dem Reich-Ranicki eben auch das Verborgene findet, verjährte Schulden zum Beispiel. Ohne sich je vom Gegenstand zu entfernen oder die Grenzen des gewählten Ausschnitts zu überschreiten, lässt uns Grass in Abgründe blicken, die jeder Leser für sich ausloten muss, schreibt der Kritiker. Er liebt die Liebe, wie sie in den Versen geschildert werde, die strenge Disziplin der Form, der sich Grass in den Gedichten unterwerfe, die Abgeklärtheit, die er mit Unbefangenheit zu verbinden wisse. Der Band sei der Beweis, dass die ganze Welt der Gegenwart immer noch im Gedicht gebannt werden könne. Die Gegenwart und die Vergangenheiten ihrer Generation. In manchen Versen des Bandes ausgefragt, gewinnt die Vergänglichkeit Dauer. Mehr kann von der Poesie nicht erwartet werden. Was für eine Hymne! Doch der nächste Verriss wird nicht lange auf sich warten lassen. Zunächst mal sehen sich die beiden bei einem Gruppe 47-Treffen wieder, diesmal in der sogenannten Pulvermühle in der fränkischen Schweiz. Das Treffen steht ganz unter dem Zeichen studentischen Protestes. Im Hof werden Zeitungen des Springer-Konzerns verbrannt, die Dichter von protestierenden Studenten als Papiertiger verhöhnt. Die Gruppe, die sich politisch progressiv wähnte, ist von den Entwicklungen längst abgehängt worden. Schon bei der letzten Tagung, 1966 im amerikanischen Princeton, hatte dieses bleiche Bürschchen mit dem Flaumbart, hatte Peter Handke den versammelten Gruppe 47 Dichtern Beschreibungsimpotenz vorgeworfen. Günter Grass hatte daraufhin zwar dringend um bessere Feinde gebeten, aber die Nachrufe auf die Gruppe 47 nahmen seitdem an Schärfe und Dringlichkeit zu. Sie war eine mächtige Institution geworden. Die Jungen begehrten gegen diese Macht auf. Drinnen in der Pulvermühle geht es mitunter etwas gelangweilt und absurd zu. Der junge Autor Bernward Vesper, Sohn des völkischen Dichters Will, liest zum ersten Mal vor der Gruppe. Sein Romanessay »Die Reise«, der 1977 posthum erscheint, ist ein phänomenaler Drogenbericht und eines der eindrucksvollsten Dokumente der 68er-Bewegung. Grass und Reich-Ranicki sind sich nach Vespers Vortrag offenbar einig. Jedenfalls erinnert sich Vesper später: Aber schon meldet sich Grass und findet schlecht, dass ich vorher schon wisse, was ich schreiben wolle. Reich-Ranicki mir direkt gegenüber meldet sich ebenfalls, steht auf, legt los: Der frühe Erich Weinert, entsetzlich, ganz schrecklich. Und auch sonst, sagt er, hat er Ähnliches schon 100-mal in der DDR-Lyrik gelesen. Und die Schriftstellerin Gabriele Wohmann erinnert sich an eine Art Busendebatte zwischen dem Dichter und seinem Kritiker. Irgendeiner hat gelesen, keiner sagt was. Richter insistiert, einer müsse doch was sagen. Bitte, Marcel. Darauf gesteht Marcel Reich-Ranicki, der Text sei ihm völlig unverständlich geblieben. Aber gefallen habe er ihm auch nicht. Und er bezweifle außerdem die Fähigkeit, von Busen zuschnappen zu können. Im Unterschied zu anderen weiblichen Körperteilen sei diesen ein solcher Akt der Aggression nicht möglich. Eine Autorenehefrau ruft ihm etwas beleidigt zu: Dann hast du aber schlechte Busen erlebt. Ranicki möchte sich hierüber lieber privat weiter unterhalten. Und Grass, der an schnappende Brüste glaubt, aber jetzt nicht drüber reden will, will am Text bleiben, bleibt aber nicht, sondern hört auf. Kurz nach dem Treffen schreibt Grass an Reich-Ranicki: Sie kamen mir in der Pulvermühle etwas melancholisch vor. Ich mir auch. Melancholisch erscheint Günter Grass im Jahr 1967 das ganze Land. Die alte CDU-FDP-Koalition war über Wirtschafts- und Steuerfragen zerbrochen. Und seine SPD stieg in eine große Koalition mit der CDU ein. Seine SPD mit seinem Willy Brandt als Steigbügelhalter für den neuen CDU-Kanzler, das langjährige NSDAP-Mitglied Kurt Georg Kiesinger. Die Gefühle von Günter Grass angesichts dieser Entwicklung sind mit Melancholie eher zurückhaltend bezeichnet. Die melancholische Koalition nennt er sie aber selbst. Überall wird das Köpfchen hängen gelassen. Gestandene Männer seufzen wie Lyriker, die das Reimwort nicht finden können. Eine verschleppte Novemberstimmung beginnt sich auszuwirken, hatte er gleich zu Beginn der neuen Machtkonstellation im Januar 1967 geschrieben. Willy Brandt, der gute Deutsche, Außenminister und Vizekanzler unter einem Ex-NSDAP-Mitglied. Doch der Kontakt zwischen dem Politiker und dem Dichter reißt nicht ab. Und der Dichter wird selbst mehr und mehr zu einer politischen Figur, gerade und auch im Ausland. Mitunter spielt er die Rolle eines Nebenaußenministers. Diese Rolle gefällt ihm sehr. So reist er im März 1967 auf Einladung des israelischen Botschafters Asher Ben-Natan nach Israel. Es ist seit 1945 der erste offizielle Besuch eines deutschen Schriftstellers in dem Land. Grass macht eine Rundreise durchs Land, führt Gespräche mit Außenminister Abba Eban und mit dem Ministerpräsidenten Levi Eschkol. Es ist beinahe ein Staatsbesuch, auch ein umstrittener. Denn der israelische Schriftstellerverband weigert sich, den deutschen Dichter zu empfangen. Eine daraufhin verfasste Protestnote der jüdischen Autoren Nelly Sachs, Hilde Domin, Erich Fried und Peter Weiß bleibt ohne Wirkung. Als Reaktion auf die Diskussion um seinen Besuch wird er schließlich auch noch vom Staatspräsidenten Salman Shazar zum Gespräch eingeladen. Der Brief, den der Reisende nach seiner Rückkehr an den Bundesaußenminister Willy Brandt schickt, platzt vor Stolz und auch noch vor einem gewissen Unglauben über die eigene Rolle, die ihm inzwischen zugewachsen ist. Aber er wächst hinein. Auch Willy Brandt wird sich daran gewöhnen müssen, dass dieser Mann ohne Amt, aber mit enormem Selbstbewusstsein, nun Briefe in dieser Tonlage schreibt. Zu Ihrer Information: Neben einer anderen Rede habe ich in Schleswig-Holstein zum Thema der Milchpfennig und die nationale Frage gesprochen. Zurzeit bin ich dabei, in Sachen nationaler Frage weiterzuarbeiten, denn am 29. Mai werde ich in Bonn im Ausländischen Presseclub unter dem Titel »Deutschland als kommunizierende Mehrzahl« eine Rede halten. Vielleicht haben Sie Zeit und Lust, dabei zu sein. Doch wäre es nicht wünschenswert, wenn Sie als Vizekanzler eine grundsätzliche Rede an die Deutschen in beiden deutschen Staaten hielten? Ein Dichter macht politische Vorschläge. Max Frisch hat in seinem Tagebuch aus diesen Jahren den Kollegen so beschrieben. Hier wird er von der Weltpresse ausgefragt. Germany's Günter Grass. Er antwortet nicht als Sprecher der Regierung, aber auch nicht als Privatschriftsteller, sondern als Staatsbürger mit besonderer Reputation. Dabei lächelt er nicht nach Art der Diplomaten, die Fragen sind ihm nicht lästig, im Gegenteil. Und er kneift vor ihren Fragen nicht, seine Antworten sind nicht geheimnisvoll. Seine zähe Allergie gegen deutsche Verstiegenheit stiftet Vertrauen gegenüber Deutschland. Ein anderer Tagebucheintrag beschreibt, wie der deutsche Nationaldichter mit dem Schweizerischen spricht. Er wird die deutsche Seite veranlassen, ich soll die Schweizerische veranlassen. Dabei duzen wir uns, 60 Millionen zu 6 Millionen. Aber der Unterschied ist nicht bloß numerisch, er repräsentiert, was er nicht ganz versteht, die Situation des Privatschriftstellers. Er wird die Situation des Privatschriftstellers in den nächsten Jahren noch etwas weniger verstehen. Denn er lässt sich durch den Eintritt seines Willi in die Große Koalition nicht entmutigen. Im Gegenteil. In seinen Reden und Denken und Schreiben ist noch ein kämpferischer Pragmatismus hinzugekommen. und durch die enorme Resonanz, die sein politisches Engagement im In- und Ausland bei Feinden und Freunden fand, fühlte er sich bestärkt, das Richtige zu tun. Der nächste Bundestagswahlkampf im Jahr 1969 ist seine große politische Zeit. Er tauscht den von kleinen Kindern umtobten Prosa- und Poesie-Schreibtisch in der Berliner Niedstraße gegen einen Politschreibtisch in einer Zweitwohnung in Bonn. Sein Verleger Eduard Reiferscheid stiftet einen alten VW-Bus. Die SPD bezahlt ihm einen Fahrer und er kämpft, schreibt, redet und fährt durchs Land. Während der Fahrt schläft er hinten im Bus oder er sitzt und bearbeitet seine Olivetti. Neue Wahlkampfreden, neuer Roman und eine Mitschrift des Wahlkampfs. Kurz vor dem Wahltermin im Herbst erscheint sein neues Buch »Örtlich betäubt«, der angekündigte Roman aus der politischen Gegenwart. Entsprungen natürlich auch der alten Danziger Vergangenheit. Den Erzähler des Romans, Eberhard Starusch, kennen wir schon aus der Blechtrommel und aus den Hundejahren, als den Luftwaffenhelfer und Führer der Stäubchenbande, Störtebeker. In der Gegenwart ist er Historiker, Germanist, Studienrat. Er sitzt beim Zahnarzt auf dem Behandlungsstuhl, bildet mit dem Mund ein großes Ja, und wir werden Zuschauer seines Gedankentheaters über Vergangenheit und Zukunft. Dazwischen in den Behandlungspausen läuft im Wartezimmer der Fernsehapparat. Dieser Starusch ist einen schmerzlichen Weg gegangen, vom Anarchisten zum gemäßigten Studienrat. Er weiß, dass die Erlebnisse seiner Danziger Vergangenheit in der Gegenwart eigentlich nur zu zwei falschen Wegen führen können. Entweder geht man auf dem einstmals eingeschlagenen Weg einfach weiter, will nur beim zweiten Mal alles besser machen, oder man hofft auf den radikalen Neuanfang und räumt die ganze Vergangenheit einfach rückstandslos weg. Starusch aber sucht den Ausgleich, hält sich für gemäßigt fortschrittlich, sieht sich jedoch von seinen radikalpolitischen Schülern mit Begriffen konfrontiert, die er selbst aus der HJ-Zeit kennt. Zeitenwende, das Erlösende, Befreiende, das Reinigende, das Opfer. Der Ausweg aus dem Leiden an Vergangenheit und Gegenwart durch den radikalen Schritt. Das ist es, was auch der Schüler Philipp Scherbaum plant. Als Protest gegen den Vietnamkrieg will er ein Fanal setzen. Er leidet an der Welt. Das fernste Unrecht trifft ihn. Er sieht keinen Ausweg oder nur den einen. Seinen Hund will er öffentlich verbrennen und so der Welt ein Zeichen geben. Grass war ein Gegner der radikalen studentischen Proteste der 68er. Die angelesene Revolution, hatte er die Bewegung höhnisch genannt. Und so ist Örtlich betäubt ein Roman, der den Kompromiss fordert und feiert, das Alltagsgrau des langsamen Fortschritts. Richtiges Handeln in heilloser Zeit. Erkenntnis plus Handwerk ist die Formel. Oder wie er im Gedicht »Ja« im Band ausgefragt, programmatisch erklärt hatte, »Mein großes Ja bildet Sätze mit kleinem Nein. Dieses Haus hat zwei Ausgänge. Ich benutze den dritten.« Der Spiegel bringt Mitte August eine Titelgeschichte über den Wahlkämpfer Grass, inklusive eines ausführlichen Verrisses des neuen Buchs. Das amerikanische Magazin Time wird aus Anlass der Veröffentlichung der Übersetzung ebenfalls eine Titelgeschichte über Grass bringen, mit einer Hymne über das Werk. 2,5 Wochen nach dem Verriss im Spiegel erscheint auch der Text seines persönlichen Kritikers in der Zeit. Titel: Eine müde Heldensoße. Eine Abrechnung. Reich-Ranicki wirft ihm vor, die Protestbewegung zu infantilisieren, Marionetten statt echter Menschen zu zeichnen, keine echten Geschichten mehr zu erzählen, sondern mühselige Konstruktionen zu bieten. Das ist längst nicht mehr der urwüchsige Tausendsasser, der Kritik und Publikum aufschreckte, der Artist, der mit nachtwandlerischer Sicherheit auf hohem Seil agierte, der triumphierende Draufgänger, der seine Kraft und Vitalität kaum im Zaum halten konnte. So fängt die Kritik an. Und man fragt sich natürlich, dieses überbordende, zigeunerhafte, wilde, ungezügelte, das waren doch damals alles Argumente gegen Günter Grass und dessen Werk. Hier eine lose Sammlung schlechter Eigenschaften seines neuen Romans. Statisch, linkisch, mühselig, beliebig, willkürlich, geschwächt, gelähmt, betulich, unfreiwillig komisch, marionettenhaft, schemenhaft, läppisch, geschwätzig, albern, gefährlich, monoton, primitiv, fatal, infantilisiert, bagatellisiert, verniedlicht, farblos, dürr, dürftig, müde, schwächlich, schwermütig, elegisch, lamentierend, originalitätssüchtig, verdorben. Unterm Strich also offenbar nicht so toll, der neue Roman von Günter Grass, so wie Marcel Reich-Ranicki ihn sieht. Für alle, die es noch nicht richtig verstanden hatten, die Zusammenfassung des Urteils: Mit örtlich betäubt ist Grass auf einem Tiefpunkt seines Weges angelangt. Und der Autor selbst ein offenbar schwer angeschlagener und daher gereizter Boxer, der sich jetzt unsicher und manchmal sogar unbeholfen im Ring bewegt. Man glaubt, den anderen Boxer zwischen den Zeilen klagen zu hören: Was, so leicht mein Sieg, so schwach der Gegner, schon auf der Matte? Steh auf, mein Freund, wir sind dem Publikum noch was schuldig. Steh wieder auf, Schwächling, ich will weiterkämpfen. Und macht sich selber Hoffnung. Wird sich das Buch später einmal als Dokument lediglich einer kritischen Übergangszeit im Leben seines Autors erweisen? Man kann es nur hoffen und wünschen. Der auf diese Art Niedergeschlagene schlägt schon kurz darauf in einem Interview sanft, aber deutlich zurück. Es gebe da so Rezensenten, die einen Roman nur danach beurteilten, ob der Autor den Wunschvorstellungen des Rezensenten entspreche. Ich halte das für einen ziemlich anmaßenden und altmodischen Standpunkt. Und er spricht auch aus, wen er vor allem damit meint. Ein typischer Vertreter dieser Richtung ist Marcel Reich-Ranicki, der dauernd auf oberlehrerhafte Weise Zensuren verteilt, und zwar nicht eigentlich über das Buch, sondern darüber, ob der Autor in der Lage war, den hohen Ansprüchen des Herrn Ranicki zu genügen. Er habe sich das Vergnügen gemacht, dessen frühe Blechtrommelkritik nochmal zu lesen. Er hat mir vorgeworfen, ich sei ein zu überschäumender Autor, habe zu viel Fantasie, ich sollte mich mal auf ein einziges spartanisches Thema beschränken, und dann könnte ich zeigen, dass ich ein Meister sei. Nun, dieses Buch, örtlich betäubt, ist, ohne dass ich damit Ranickis Wünsche erfüllen wollte, ein Buch, das sich auf ein sehr enges Thema beschränkt hat und aus dem engen Thema heraus versucht, parallel zur Gegenwart eine Entwicklung aufzuzeigen. Es ist also genau nicht das, was die Blechtrommel ist, also ein überbordendes Buch. Jetzt aber wirft mir Ranicki genau das Umgekehrte vor. Wahrscheinlich hat er vergessen, was er über die Blechtrommel geschrieben hat. Vom Interviewer tröstend auf Ranickis Revision seines Blechtrommelverrisses hingewiesen, antwortet Grass: Dann besteht bei Ranicki, er ist ein entwicklungsfähiger Kritiker, ja immerhin die Hoffnung, dass er auch vielleicht einmal örtlich betäubt mit anderen Augen oder ohne Vorurteile oder, wie ich bei ihm vermute, mit neuen Vorurteilen lesen wird. All das wird jedoch zunächst überdeckt durch den Triumph. 28. September 1969, Bundestagswahl. Das Ergebnis ist ungeheuer knapp. Die SPD gewinnt hinzu, die CDU bleibt aber stärkste Partei. Brandt zögert, Grass drängt, Herbert Wehner, Egon Bahr, alle versammelt in der SPD-Parteizentrale in Bonn, der sogenannten Baracke. Die Hochrechnungen verschieben sich zugunsten der SPD. Die FDP ist knapp im Bundestag, die NPD ist draußen. Kiesinger schweigt noch. Bahr reicht Brandt die vorbereitete Erklärung Nummer 3 mit der Ankündigung: Ich will. Der will aber zunächst mal mit dem FDP-Vorsitzenden Walter Scheel sprechen. Er braucht die FDP zum Regieren. Er hat die Telefonnummer nicht. Einer ruft Günter Gauss an, Chefredakteur des Spiegel, der hat sie. Brandt ruft Scheel an und geht vor die Mikrofone. Willy Brandt wird Bundeskanzler. Grass feiert. Doch schnell tritt Ernüchterung ein. Grass hatte gehofft, jetzt richtig mitmachen zu können, zusammen mit seinem Kanzler, für dessen Sieg er so lange gekämpft hat. Schon wenige Tage nach der Wahl schreibt er: »Es fiele mir nicht schwer, in deinem und Epplers Auftrag außerhalb unserer Landesgrenzen Deutschland zu repräsentieren. Solche Tätigkeit würde auch seine Arbeit als Schriftsteller nicht beeinträchtigen.« Aber Brandt ist nicht interessiert. In distanziertem Ton schlägt er seinem Wahlhelfer vor, Reise zu deutschen Siedlungsgebieten in Lateinamerika, Besuch der Goethe-Institute in Indien und Eröffnung des Goethe-Instituts in Australien. Wenn der frisch gewählte Kanzler Frösche fangen im Kongo vorgeschlagen hätte, es hätte auf den stolzen Dichter kaum deprimierender gewirkt. Brandt wollte sich den forschen Freund offenbar erstmal etwas vom Leibe halten und in Ruhe regieren. Aber ein Vorhaben, ein fernes Ziel, hatte Grass schon in einem frühen Brief formuliert. Sollte es zu Verhandlungen mit Polen kommen, wäre ich gern mit von der Partie. Eine neue Ostpolitik, Entspannungspolitik, Aussöhnung mit alten Feinden auch in Osteuropa, das sollte Kern der sozialliberalen Regierungspolitik werden, Kernanliegen der Brandtschen Kanzlerschaft. Und das ging schnell voran. Schon ein Jahr später war der sogenannte Warschauer Vertrag über die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen unterschriftsreif. Die Reise der Regierungsdelegation nach Warschau stand bevor. Grass gemahnte Brandt in einem Brief, ihn neben Siegfried Lenz und der Publizistin Marion Gräfin Dönhoff und einigen anderen Repräsentanten des öffentlichen Lebens unbedingt mitzunehmen. Brandt lud ihn ein und Günter Grass war dabei, bei diesem historischen Besuch eines deutschen Bundeskanzlers in Polen. Am Vormittag des 7. Dezember 1970 legte Willy Brandt zunächst auf dem Platz vor der Warschauer Oper einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten ab. Dann ging es weiter zum Ehrenmal der Helden des Warschauer Ghettos. Er hatte es nicht geplant, gar nichts hatte er geplant. Später sagte er über den Moment, der nun folgte, am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt. Außenminister Walter Scheel, der unmittelbar dabei war, hat es so empfunden. Plötzlich sank Willy Brandt auf die Knie. Und jeder Mensch, der anwesend war, hätte es ihm gleich tun wollen. Und jeder hat diese Geste, diese vollkommen ungeplante und spontane Geste, für einzigartig und beeindruckend empfunden. Und Günter Grass, der in einem ersten Text bekannte, das Geschehen selbst gar nicht gesehen zu haben, erst viele Jahre später wird er schreiben, er habe den knienden Kanzler im Ausschnitt doch gesehen. Günter Grass schreibt, als Willy Brandt, als der so oft und folgenreich diffamierte Emigrant und Sozialdemokrat Willy Brandt, als der eher steifbeinige protestantische Bundeskanzler, weil es ihn niederdrückte, auf die Knie fand und sich Zeit nahm, kam zum ersten Mal an bezeichnender Stelle Trauer zu ihrem Ausdruck. Marcel Reich-Ranicki sah das Bild des knienden Bundeskanzlers zu Hause in Hamburg. Damals wusste ich, dass ich ihm bis zum Ende meines Lebens dankbar sein werde. Erst viele Jahre später sind sie sich begegnet. Zum ersten Mal nach dem Warschauer Kniefall traf ich Willy Brandt Ende Januar 1990 in Nürnberg. Er war, schon von schwerer Krankheit gezeichnet, gekommen, um den 90-jährigen Hermann Kesten, den Schriftsteller, den Juden, den Emigranten, zu ehren. Ich habe versucht, Willy Brandt mit einigen unbeholfenen Worten zu danken. Er fragte mich, wo ich überlebt hätte. Ich erzählte ihm so knapp wie möglich, dass wir, Tosia und ich, im September 1942 von deutschen Soldaten zusammen mit tausenden anderer Juden auf eben jenen Warschauer Platz geführt worden waren, auf dem heute das Ghetto-Mahnmal steht. Dort hätte ich zum letzten Mal meinen Vater und meine Mutter gesehen, bevor sie zu den Zügen nach Treblinka getrieben wurden. Als ich mit meinem kurzen Bericht fertig war, hatte jemand Tränen in den Augen. Willy Brandt oder ich? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß sehr wohl, was ich mir dachte, als ich 1970 das Foto des knienden deutschen Bundeskanzlers sah. Da dachte ich mir, dass meine Entscheidung, 1958 nach Deutschland zurückzukehren und mich in der Bundesrepublik niederzulassen, doch nicht falsch, doch richtig war. Die geliehene Geschichte, 1970 bis 1972. Zweifel, das ist vielleicht das häufigste Wort, das Günter Grass in den ersten Kapiteln seiner späten Autobiografie beim Häuten der Zwiebel verwenden wird. Kein Zweifel kränkte den Glauben. Offenbar haben keine Zweifel meine Kinderjahre getrübt. Ich verpasste die Gelegenheit, in erster Lektion das Zweifeln zu lernen. Er hatte nicht gezweifelt. Das hat er sich nie verziehen. Und so wird der Zweifel in seinem späteren Leben fast zu einer Art Religion für ihn. Als ihm seine Kinder einmal vorwerfen, dass er ja wohl an gar nichts glaube, antwortet er: Ich gebe zu, ohne Glauben zu leben, und sage, sobald sich der Glaube vor die Vernunft stellt, beginnt die Zerstörung der Politik wie der Literatur. Der Glaube an einen einzigen Gott, der Glaube an Deutschland, der Glaube an den wahren Sozialismus. Allenfalls, liebe Kinder, glaube ich an den Zweifel. In dem Text »Literatur und Politik« aus dem Jahr 1970 formuliert er das Glaubensbekenntnis seines Schreibens, Handelns und Kämpfens so: »Mir sind Politik und Literatur nie einander ausschließende Gegensätze gewesen. Die Sprache, in der ich schreibe, ist krank an Politik. Das Land, in dem ich schreibe, trägt schwer an den Folgen seiner Politik. Die Leser meiner Bücher sind, wie ich, der Autor, gezeichnet von Politik.« Er fährt fort: »Die Literatur hat keinen Grund, sich über die Politik und ihre Verbrechen zu erheben. Sie hat ihren Anteil daran. Gleichermaßen hat die europäische Literatur seit dem 18. Jahrhundert nützlichen Anteil an politischer Aufklärung und aufgeklärter Politik. Von Diderot und Lessing reicht diese Tradition bis in unsere Tage. Ich bin ihr verbunden.« Aber auch der Unterschied zwischen beiden Welten sei klar. Politik will aufklären, indem sie zu überzeugen versucht, während die Literatur aufklärt, indem sie den Zweifel betreibt. In diesen Jahren schrieb Günter Grass an einem neuen Buch. Die Hauptfigur nennt er schlicht Zweifel. Wer ist dieser Zweifel? Die Kinder des Ich-Erzählers, der hier ganz nicht fiktional Günter Grass selbst ist, wollen es wissen. Und Zweifel? Was ist mit Zweifel? Hatte der Brüder oder eine Schwester? Hast du dir den nur so ausgedacht? Darauf der Vater, Günter Grass: Auch wenn ich ihn erfinden muss, es hat ihn gegeben. Eine Geschichte, die mir Ranitzky als seine Geschichte vor Jahren erzählt hat, blieb bei mir liegen und lebte behutsam für sich. Geduldig besteht sie auf einem gesuchten Namen, auf gesichertem Herkommen, auf einem Keller für spätere Zuflucht. Marcel Reich-Ranitzky ist also Zweifel. Er ist der Mann, der im Buch den Namen Hermann Ott trägt und eine andere Herkunft hat als Reich-Ranitzky. Manches in seiner Biografie ist erfunden. Er ist ein Erfundener und Gefundener. Die wesentliche Geschichte dieses Zweifels, seine Überlebensgeschichte, ist die Geschichte der Gawins, die Geschichte, die Marcel Reich-Ranitzky Günter Grass bei ihrem ersten Wiedersehen in Großholzleute erzählt hatte und von der Grass gleich wusste: Diese Geschichte will ich schreiben. Das wird meine Geschichte. Und Reich-Ranitzky schon vorab um Erlaubnis bat, sie schreiben zu dürfen. Jetzt war es soweit. Nach dem Wahlsieg Willy Brandts, nachdem sein eigenes politisches Engagement einen Höhepunkt erreicht hatte, schrieb er die Geschichte auf. Nach seinem Glaubensbekenntnis »Ich glaube an den Zweifel« schrieb er Zweifelsgeschichte. »Das Tagebuch einer Schnecke« ist das autobiografischste Buch von Günter Grass, vielleicht sogar noch autobiografischer als die eigentliche Autobiografie beim Häuten der Zwiebel. Eigentlich besteht es aus mindestens 4 Büchern, 4 Geschichten, die kunstvoll ineinander verschränkt sind. Es ist erstens eine tagebuchartige Mitschrift einiger Wahlkampfauftritte von Günter Grass. Es ist zweitens die Geschichte der Danziger Juden zur Zeit der Nazi-Herrschaft, die Geschichte ihres Verschwindens, die Schuldgeschichte von einem, der das damals nicht bemerkte, nicht bemerken wollte, da er glaubte, statt zu zweifeln. Es ist drittens die Geschichte des Überlebens von Zweifel im Keller eines Mannes, dem er Geschichten aus der Weltliteratur erzählt, um bleiben zu dürfen. Und es ist viertens die Geschichte von einem SS-Mann, der nach dem Krieg ein Linker wurde, der aber mit dieser Schuld, mit diesem Makel nicht leben konnte. Grass nennt ihn Manfred Augst. Der Name stimmt nicht, aber seine Geschichte stimmt. Grass hat ihn getroffen. Er saß während der Wahlkampfzeit auf einem Podium des Evangelischen Kirchentags in Stuttgart. Der Saal war voll. Der Mann stand auf, redete und schloss seine Rede mit den Worten: »Ich werde jetzt provokativ und grüße meine Kameraden von der SS.« Einfach so. Und Grass sitzt da auf seinem Podium mit seiner eigenen verkapselten Vergangenheit und schreibt mit. Er weiß ja, der hat da eben auch ihn selbst gegrüßt. Und dann nimmt der SS-Mann da unten ein Fläschchen, setzt es an, trinkt und sagt zu der jungen Frau neben sich: »Das war Zyankali, mein Fräulein«, und stirbt, stirbt vor aller Augen. Das sind die vier Geschichten des Buches. Zusammen ergeben sie das Bild einer großen geschichtlichen, nationalen und persönlichen Schuld und wie man damit umgeht, wie sie in die Gegenwart hineinwirkt, als Gift oder Treibstoff, als nie zu tilgendes, schlechtes Gewissen. Zweifel ist immer da. Im Unterfutter knistert Zweifel und meldet Bedenken, schreibt Grass, und Zweifel nicht auszuräumen. Günter Grass hatte schon in seinen frühen Büchern immer wieder seine eigene Schuld, auch sein Verschweigen, angedeutet. Aber in diesem Buch breitet er es vor den Lesern offen aus. Und sie hätten keine Wunderbrille gebraucht, um es zu erkennen. Ich-Erzähler Grass schreibt: »Manches verschweige ich. Wo beginnt die Enthäutung? Wo sitzt der Zapfen, der die Bekenntnisse unter Verschluss hält?« Der Günter Grass im Tagebuch einer Schnecke kommt von diesem Augst nicht los. Er besucht die Familie des Verstorbenen, er überlegt, woher er ihn schon kannte, wie lange er ihm schon gefolgt war, recherchiert dessen Biografie, seinen weiteren Lebenslauf als strammer Ostermarschierer, Pazifist, Kämpfer gegen den Atomtod. Als Ostermarschierer durfte Augst ein Abzeichen tragen, das runenhafte Symbol. Die Journalistin Ute Scheub wird viele Jahre später ein bewegendes Buch über die Besuche des echten Günter Grass bei ihr und ihrer Familie schreiben. Sie ist die Tochter jenes Augst, und sie erzählt, wie ihre Familie sich damals schon wunderte, warum dieser weltberühmte Schriftsteller immer wieder zu ihnen kam, sich zu ihnen an den Familientisch setzte, den Platz des toten Vaters einnahm und nicht loskam von diesem Mann. Auch im Tagebuch einer Schnecke sucht der Ich-Erzähler Grass Parallelen zu seinem Leben. Auch dort kommt er nicht los von Augst und seinem melodramatischen Abgang. Wie er auch von Zweifel nicht loskommt, von seiner Überlebensgeschichte im Keller und der Vertreibung und Ermordung der Danziger Juden. Es ist ein Buch für seine Kinder, für die älteren Zwillinge vor allem, die 1972 bei Erscheinen 15 Jahre alt sind. Und die immer wissen wollen, was er denn da eigentlich macht, wenn er unterwegs ist in diesem Wahlkampf. Und warum? Und was mit den Juden geschah, das wollen sie auch wissen? Der Vater hatte den Fehler gemacht, früh von den 6 Millionen Opfern zu sprechen. Die Zahl war zu groß und zu abstrakt, um echte Gefühle zu erzeugen. Höchstens Staunen, Fassungslosigkeit, Ungläubigkeit. Deshalb die konkrete Geschichte der Tag für Tag verschwindenden Juden in der Stadt, in der ihr Vater aufwuchs. Deshalb auch die Geschichte von Zweifel, die so unwahrscheinliche Geschichte vom Überleben durch die Literatur. Damit seine Kinder verstehen, was damals geschah, damit sie verstehen, warum ihr Vater immer weg ist, damit sie verstehen, wofür das Schreiben gut sein kann. Und vielleicht für irgendwann später einmal, damit sie erkennen, was er ihnen hier schon sagen wollte und sagte, sein Bekenntnis: »Ich schreibe auf regennasse Schieferdächer, in Bierpfützen, auf ein Förderband. Ich, auch wenn ich jetzt wieder nach Tübingen und auf dem Weg zu Augst durch Zweifelskeller muss, meine ich mich.« Er hat seinem Zweifel dann noch diese Tiere mit in den Keller gegeben, eine Unzahl von Schnecken, mit denen der sich die Zeit vertreibt. Schneckenrennen, Schneckendenken. Zweifelstiere, Grasstiere. Zwitter zwischen Utopie und Melancholie, keine Revolutionäre, aber auch keine Stillsteher. Langsam vorankriechende Fortschrittstiere, beharrlich, stabil, unbeirrbar. Nebenbei können besondere Exemplare auch Trübsinn aufsaugen. So befreit Zweifel und eine seiner Schnecken die Tochter des Kellermeisters von ihrer schwarzen Seele, ihrer Traurigkeit und Unfähigkeit zu lieben. Am Ende sind die beiden ein Liebespaar. Das Tagebuch einer Schnecke ist, so scheint es, auch ein Buch gegen die wachsende Melancholie des Autors selbst, gegen den Zweifel in ihm, den Selbstzweifel. Es gilt, sich selbst zu überzeugen von dem, was man da tut, sich stets zu erinnern, warum man das alles auf sich nimmt, die Arbeit, die Mühen, den Kampf und die Anfeindungen. Zweifel selbst, also Reich-Ranicki, hatte sich diesmal schon Wochen vor der Veröffentlichung an Grass gewandt mit der Bitte, der Verlag möge ihm doch schon mal ein Umbruchexemplar des Buches schicken. »Die Sache ist für mich besonders eilig«, schreibt er. Er wolle gern einen Text aus dem kommenden Buch für eine neue, von ihm herausgegebene Anthologie deutscher Prosa auswählen, aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil ich auf ihr neues Buch, versteht sich, besonders neugierig bin. Er schrieb aus Uppsala, wo er Vorlesungen über deutsche Literatur hielt und gerade zum Ehrendoktor ernannt worden war. Der Jude, den die Berliner Universität abgewiesen hatte, nun ein Ehrendoktor. Welch ein Triumph! Und nun sind die beiden Nicht-Akademiker auch in diesem Ehrentitel vereint. Grass antwortet schnell. Er bekomme schnell ein Exemplar, notfalls ungebunden, denn einerseits war er sich seiner Sache diesmal recht sicher. Ich glaube, dass ich ihrer Sache literarisch gerecht geworden bin. Andererseits natürlich nervös. Ich bin gespannt, was Sie sagen werden. Dann endlich, zwei Wochen später, ist es soweit. 19. Mai 1972. Jetzt wird es ernst. Lieber Marcel Reich-Ranicki, ich habe ein Umbruchexemplar ergattern können und schicke es Ihnen in der Hoffnung, Ihre kritische Meinung dazu zu hören. Wie Sie lesen und merken werden, ein offenes Buch. Zum ersten Mal gebe ich die literarische Versteckposition der Rollenprosa zumindest streckenweise auf. Ich bin gespannt, ob Sie Ihre Geschichte in meiner Geschichte wiederfinden und akzeptieren können. Freundliche Grüße, Ihr Günter Grass. Das Buch kommt an und Dr. H.C. Zweifel liest und liest. Zwei Wochen später endlich antwortet er dem Wartenden. Lieber Günter Grass, ich danke Ihnen für Ihren Brief vom 19. Mai und das Umbruchexemplar Ihres Buches. Ich habe das Buch sehr aufmerksam gelesen und ich übertreibe keineswegs, wenn ich Ihnen sage, dass ich tief beeindruckt bin. Es ist, und das scheint mir heute sehr selten, ein Buch für Erwachsene, endlich. Ob es gefallen wird, weiß ich nicht. Viele werden vermutlich nicht merken, wie raffiniert das Ganze komponiert ist. Der permanente Kontrapunkt, Wahlkampf heute, Judenverfolgung gestern, ist ausgezeichnet durchgeführt. Großartig, was Sie über Barzel, Wehner, Bahr, Brandt schreiben. Meine Geschichte habe ich natürlich wiedererkannt. Sie fügt sich glänzend in das Ganze ein. Für mich besonders interessant und bemerkenswert der Umstand, dass Sie dem Thema Judenverfolgung wieder ganz unkonventionell beikommen und ihm wieder neue Seiten abgewinnen, was zynisch klingen mag, doch natürlich sehr ernst gemeint ist. So begeistert hatte Reich-Ranicki zweifellos noch auf kein Grass-Buch reagiert. Keine Einschränkungen, Abmilderungen, Erinnerungen an frühere Fehler dämpfen die Euphorie. Einfach glänzend, einfach tief beeindruckend. Dies in aller Eile und Freundlichkeit, denn er sei schon wieder unterwegs im Namen der deutschen Literatur um die Welt. Morgen früh gehe es über Jakarta nach Australien, vermeldet Reich-Ranicki. Und dass er in Australien und Neuseeland an 14 Universitäten Vorträge über die zeitgenössische deutsche Literatur halten werde. Eines meiner Themen lautet übrigens Günter Grass. Am Ende des Briefes kommt er aber doch noch mal kurz auf das Buch zurück, das er so vorbehaltlos gelobt hat. Denn im Zweifel lobt Zweifel sich selbst. Immerhin ist es nun doch nachweisbar, dass ein Kritiker einen Romancier inspirieren kann. Darauf werden Sie antworten, gewiss, aber er hat es ja nicht in seiner Eigenschaft als Kritiker, sondern und so weiter. Und damit hätten Sie wieder recht. Alles Gute und viele herzliche Grüße von Ihrem Marcel Reich. Und auf geht es nach Jakarta. Aber was genau hat er da ausgelassen am Ende des Briefes? Die drei Pünktchen stehen für was? In welcher Eigenschaft hat er ihn zu diesem Buch inspiriert? In welcher Eigenschaft damals die Geschichte erzählt? Müsste da vielleicht als Freund stehen? Wenn er es damals nicht so eilig gehabt hätte, nach Jakarta zu fliegen, wüssten wir es vielleicht. Vielleicht erfahren wir es noch. Sie bleiben ja aneinander gekettet in immer wieder neuen Konstellationen. Wie es Grass seinen Kindern im Tagebuch seufzend erklärt: Ihr wisst ja, Kinder, den werde ich nirgendwo los. Mein Freund Zweifel, 1973. Die zwei Peer Günths im Traumreich der Literatur. Einst losgeschickt von ihren Müttern, heute ineinander verhakt, einander antreibend, inspirierend, fürchtend, bewundernd. Miteinander langsam älter werdend, zu Legenden und zu Feindbildern. Ein Jahr bevor das Tagebuch einer Schnecke erschien, im Mai 1971, saß Günter Grass in Berlin in der Schaubühne. Kurz zuvor hatte er einen scharfen Artikel gegen den linken Schriftsteller und Dramaturgen Heiner Kipphardt geschrieben, dem er Hexenjagd auf politische Gegner vorwarf. Der Text hatte mit zu Kipphardts Rauswurf bei den Münchner Kammerspielen geführt. Der Hass der studentischen Linken auf den sozialdemokratischen Kompromissler Grass war weiter gewachsen. Jetzt sitzt Grass im Zuschauerraum zusammen mit seiner Frau Anna. Der Vorhang hebt sich und nahezu die gesamte Belegschaft des Theaters, Beleuchter, Schauspieler, Regisseure, Garderobenfrauen und der Intendant Peter Stein stehen auf der Bühne. Statt des angekündigten Stückes verliest ein Schauspieler eine Resolution. Das Kollektiv bezeugt seine Verachtung gegenüber dem hier anwesenden Günter Grass. Riesenbeifall im Publikum, Grass-Rausrufe, Toben, Jubel. Verachtung. Grass steht auf, geht auf die Bühne, stellt sich dem Sturm und ruft ins Publikum: Zum letzten Mal seien 1933 in Berlin Zuschauer aufgefordert worden, das Theater zu verlassen. Ich habe Karten gekauft und meine Frau und ich werden bleiben. Einige wenige klatschen Beifall. Grass verlässt die Bühne, der Vorhang senkt sich und hebt sich dann ein weiteres Mal für das Stück, das an diesem Abend auf dem Spielplan steht und das nun doch noch gezeigt wird, Peer Günth. Der Junge von damals, der ewige Peer, der das ewige Kind Oskar in die Welt gesetzt hatte, saß mit Anna im Dunkel des Zuschauerraums, trotz alledem, und sah dem anderen Peer dort oben beim Träumen und beim Einrichten der Welt nach seinen Traumvorstellungen zu. In einem Brief an Hans-Werner Richter gibt er aber später immerhin zu, dass sie ihm doch Angst gemacht habe, die Methode seiner Gegner. »Du weißt, dass ich ein ziemliches Stehvermögen habe«, schreibt er ihm, »doch dort gelassen zu bleiben, sei ihm nicht leicht gefallen.« Der andere Peer, den er Zweifel nannte, kehrte dann auch irgendwann aus Australien zurück. Aber die Hymne auf das Tagebuch einer Schnecke hat er öffentlich nicht wiederholt. Vielleicht fand er es unangemessen, über ein Buch zu schreiben, dessen Protagonist seine eigene Geschichte erlebt hat. Und Grass fragte natürlich auch nicht nach. Aber er, Reich Ranitzky, fragt nach. Es ist irgendwann im Frühling 1973. Sie treffen sich, keiner weiß mehr zu welchem Anlass, als Marcel Reich-Ranitzky wie nebenbei die Frage fallen lässt, wie sich das eigentlich mit dem Honorar verhalte. Schließlich gehe ein wesentlicher Anteil des Buches auf seine Inspiration zurück. Und das Buch sei doch wieder ein schöner Verkaufserfolg, da komme doch sicher ein schönes Sümmchen zusammen. Was er denn von einer Beteiligung des Kritikers am Honorar des Autors halte? Die Reaktion von Günter Grass hat Marcel Reich-Ranitzky gewiss genüsslich übertrieben, wenn er später schreibt: Grass erblasste und zündete sich mit zitternder Hand eine Zigarette an. Doch der Kritiker erlöst ihn gleich von seiner Angst. Gut, er verzichte auf seine Ansprüche, wenn Grass ihm dafür eine seiner Grafiken schenke. Grass sei sehr erleichtert gewesen, erinnert sich Reich-Ranitzky, und antwortet: Am besten sei es, er suche sie sich selber aus. Aus diesem Anlass lade er ihn zu sich nach Hause zu einem Essen ein. Günter Grass war vor einer Weile aus dem Haus in der Niedstraße ausgezogen. Anna hatte einen neuen Gefährten und auch Günter Grass eine neue Liebe und war mit ihr in ein großes Haus in Wewelsfleth, eine gute Autostunde nördlich von Hamburg, gezogen. Dorthin lud er nun seine Romanfigur mit seiner Frau Tosia ein und wollte es dann aber wohl auch gleich wieder vergessen. Aber nicht mit Reich Ranitzky. Der lud sich am 13. Mai 1973 schriftlich nochmal selber ein. »Mein Lieber, wir wollten uns doch mal sehen. Wie wäre es jetzt? Wie sieht es mit Ihrer Zeit aus? Lenz sagt mir, Sie seien nach wie vor ohne Telefon, also muss ich Sie bitten, mich anzurufen. Lassen Sie bald von sich hören und seien Sie herzlichst gegrüßt von Ihrem Marcel Reich.« Das war dann wohl doch deutlich genug gewesen. Zwei Wochen später machte sich Reich Ranitzky zusammen mit seiner Frau auf den Weg nach Schleswig-Holstein. Nicht ohne ein etwas flaues Gefühl im Magen, denn Grass hatte angekündigt zu kochen, und die Erinnerung an die grauenvolle Suppe damals bei der Hochzeit der Höllerers ist bei Reich Ranitzky noch frisch. Mir schwante abermals Schlimmes. Doch zum Beruf des Kritikers gehört Mut. Es kommt dann aber noch schlimmer als befürchtet, denn Günter Grass hat einen Fisch zubereitet. Reich Ranitzky jedoch hasst und fürchtet Gräten. Schon wieder also die Angst vor diesem Mann. Diesmal bedroht er ihn nicht mit einem Messer an der Tasche, sondern mit einer Unzahl von Gräten auf dem Teller. Nie zuvor habe er einen Fisch mit so vielen Gräten gesehen, erinnert sich Reich Ranitzky. Wobei ich nicht ausschließen kann, dass deren Zahl in meiner Erinnerung mit den Jahren noch gewachsen ist. Das Essen jedenfalls sei qualvoll, aber auch genussreich gewesen, gefährlich und schmackhaft zugleich. Grass, jämmerlich als Suppenkoch, könne mit Fischen wunderbar umgehen. Schon die Fahrt nach Wewelsfleth hatte Reich Ranitzky als eine Art Abenteuer oder Mutprobe erlebt oder später so dramatisiert. Die Fahrt sei gar nicht so einfach gewesen, denn man musste, um die Ortschaft zu erreichen, einen Fluss überqueren. Es gibt wohl größere Abenteuer als dieses, aber immerhin gab es keine Brücke über diesen Fluss, den Stör, einen Zufluss der Elbe, so dass sich die Ranitzkys einem Fährmann anvertrauen mussten. Das klingt schon fast nach der Überfahrt über den Styx, den Todesfluss. Mindestens aber nach der mythisch anschwellenden Weichsel aus den Hundejahren. Unreguliert und gefährlich floss früher die Weichsel. Wie die Gräten in Ranitzkys Erinnerung immer zahlreicher wurden, war der alte Strom angeschwollen. Die Weichsel ist ein breiter, in der Erinnerung immer breiter werdender, trotz der vielen Sandbänke schiffbarer Strom. Er hat sich dann auch gleich eine Grafik aussuchen dürfen. Reich Ranitzky war wohl so hastig oder aufgeregt, dass er sich für eine urmutterartige Nonne mit Aal entschied, obwohl er eigentlich viel lieber ein Selbstporträt des Autors gehabt hätte. Aber da schrieb Günter Grass schon mit großem Schwung eine Widmung auf das Blatt. »Für meinen Freund«, Klammer auf, »Zweifel«, Klammer zu, »Marcel Reich Ranitzky«. Alles ist in dieser Zeile aufgehoben. Die Verwandlung von Wirklichkeit in Fiktion, die Aneignung der Geschichte jenes Mannes, den er zuerst im Rausch in Warschau traf, in seine Geschichte, die Geschichte seiner eigenen verschwiegenen Vergangenheit und seines politischen Engagements. Der Name, Zweifel, seine Religion, sein Glaube. Und zugleich auch sein Zweifel an der Freundschaft mit diesem Mann, eine zweifelhafte Freundschaft. Unverlässlich, der eine Kritiker, der andere Schriftsteller. Reich Ranitzky hatte das Wort Freund in seinem Brief vorsichtshalber durch drei Punkte ersetzt. Grass setzte den Zweifel daran in Klammern. Es war ein Messertanz. Man wollte sich nicht aufeinander verlassen. Der Grund, auf dem sie standen, schwankte. Immer. Marcel Reich Ranitzky hatte auch ein Werk von sich als Geschenk mitgebracht, sein kurz zuvor erschienenes Buch »Über Ruhestörer, Juden in der deutschen Literatur«, mit Texten über Heinrich Heine, Ludwig Börne, Jurek Becker, Erich Fried, Peter Weiß, Hermann Kästen, Hans Meyer und andere. Und auch Reich Ranitzky hatte zuvor in Hamburg eine Widmung in das Buch geschrieben, für Günter Grass, der doch auch zu den großen Ruhestörern gehört, von einem kleinen Ruhestörer. Sehr herzlich, Marcel Ranicki. Wie gesagt, die, denen in diesem Buch von Reich Ranicki der Ehrentitel Ruhestörer verliehen wird, sind alles Juden. In seiner Widmung gemeindet er den möglichen Freund einfach ein. In der gewiss literarisch etwas übertriebenen oder herbeifiktionalisierten Fantasie Reich Ranickis bleibt von diesem festlichen Abend in Wewelsfleth noch etwas anderes zurück: die zahlreichen Gräten des Festmahls. Grass, so Reich Ranicki später, habe jene Gräten noch am nächsten Tage gezeichnet. Und der Fisch sollte einige Jahre später im Zentrum seines nächsten großen Romans stehen, die Geburtsstunde der nächsten Erfindung, und Reich Ranicki ist in seinen Erinnerungen dabei gewesen. Denn es war ein Butt. Von der Einsamkeit 1973 bis 1975. Bis jener Butt als Roman erscheint, wird es aber noch ein paar Jahre dauern. Die Kritik dazu wird Marcel Reich-Ranicki nicht mehr in der Zeit veröffentlichen. 14 Jahre lang hatte er für die Hamburger Wochenzeitung gearbeitet. Immer wieder wurde in diesen Jahren die Feuilleton-Redaktion erweitert. Marcel Reich-Ranicki hatte man nie einen Posten in der Redaktion angeboten. Man schätzte seine Texte sehr, aber ihn selbst wollte man dort nicht haben. In einer Festschrift, die viele Jahre später erschien, konnte er schwarz auf weiß die Gründe dafür nachlesen. Die Redaktion, so steht da geschrieben, habe größte Bedenken gehabt, ob sie einen so machtbewussten, rabulistischen Mann aushalten würde. Reich Ranicki erschrak, als er das las. Das Wort Rabulistik, Wortverdreherei, kannte er aus der nationalsozialistischen Kampfpresse, vor allem aus den Artikeln von Josef Goebbels. Er gebrauchte das gern mit einem Adjektiv oder zweien: jüdische Rabulistik oder jüdisch-marxistische Rabulistik. In seiner Autobiografie fügt Reich Ranicki vorsichtig hinzu: ähnlich den Angehörigen anderer Minderheiten sind auch viele Juden bisweilen gar zu schnell geneigt, für die Schwierigkeiten, die ihnen das Leben bereitet, die Abneigung oder die Feindschaft der nichtjüdischen Umwelt verantwortlich zu machen. Das ist bedauerlich, aber vielleicht sollte man den Juden diese Mischung aus Misstrauen und Überempfindlichkeit nicht zu sehr verübeln. Überreizte Reaktionen haben ja immer ihre Gründe. Hier liegen sie auf der Hand. Es sind die Jahrhunderte, Jahrtausende währenden Schikanen und Verfolgungen. Reich Ranickis Vorsatz von damals, als er zum zweiten Mal nach Deutschland kam, auf keinen Fall Opfer zu sein, sich auf keinen Fall als Opfer zu fühlen oder sich in die Rolle des Opfers drängen zu lassen, wurde auf eine harte Probe gestellt. Auch für seine Zeit bei der Zeit galt, bei allem Ruhm und Glanz und Erfolg, er gehörte einfach nicht dazu. Doch jetzt sollte sich alles ändern. 1973 wurde er auf den wohl einflussreichsten Posten in der deutschen Literaturkritik berufen: Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also verantwortlich für Literatur und literarisches Leben. Der Journalist Joachim Fest, der gerade seine monumentale Hitler-Biografie fertiggestellt hatte und zum für das Feuilleton zuständigen Herausgeber der FAZ berufen worden war, hatte ihn gefragt und Reich Ranicki hatte freudig zugesagt. Er kannte Fest schon eine Weile. Die beiden redeten gern über Musik und Literatur, vor allem über Thomas Mann. Bevor Marcel Reich Ranicki aber seinen neuen Posten antrat, gab es etwas zu feiern. Jenes Hitlerbuch von Fest, das bald schon beinahe in jedem deutschen Bildungshaushalt mit schwarzem Umschlag in den Buchregalen stehen wird. Feierlich wurde es im Haus des Verlegers Wolf-Jobst Siedler geladenen Gästen vorgestellt. Auch Marcel und Tosia Reich-Ranicki reisten an. Bester Laune treten sie in das Haus des Verlegers ein, als es ihnen beinahe den Atem verschlägt. Denn nicht der Verfasser des präsentierten Buchs, sondern ein anderer Herr scheint hier heute Ehrengast zu sein. Ein durchaus sympathisch anmutender, gesetzter Herr steht da im Mittelpunkt eines Gesprächskreises. Tosia wurde blass. Auch ich fühlte mich plötzlich nicht ganz wohl. Es war klar, wir hatten jetzt nur zwei Möglichkeiten. Wir konnten trotz des Ehrengastes bleiben oder wir mussten die herrschaftliche Villa sofort verlassen, was natürlich einem Eklat gleichkommen würde. Ich überlegte mir die Sache blitzschnell, doch bevor ich etwas unternehmen konnte, war sie schon entschieden. Siedler kam auf uns zu und geleitete uns höflich und zugleich energisch zu dem Ehrengast, der uns jetzt zwei oder drei Schritte entgegenkam. Er begrüßte uns wie alte Freunde. Ja, so war es. Er begrüßte uns geradezu herzlich. Dieser dezente Herr war ein Verbrecher, einer der schrecklichsten Kriegsverbrecher in der Geschichte Deutschlands. Er hatte den Tod unzähliger Menschen verschuldet. Noch unlängst hatte er zu den engsten Mitarbeitern und Vertrauten Adolf Hitlers gehört. Er war vom Internationalen Militärtribunal in Nürnberg zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Rede ist von Albert Speer. Er war geschockt, auch wenn er vielleicht so überrascht auch wieder nicht gewesen ist, da er natürlich wusste, dass Fest an der Speer-Biografie mitgearbeitet hatte, die 1969 in Siedlers Verlag erschienen war. Marcel Reich-Ranicki hat damals nichts gesagt. Auch später nicht, als er mit Fest zusammenarbeitete. Er wollte keinen Skandal. Er wollte mit Fest bei der FAZ anfangen. Er hat geschwiegen. Viele Jahre später, als er in einem Spiegelgespräch auf diese Begegnung im Hause Siedler angesprochen wurde, erklärte Joachim Fest, Reich-Ranicki habe eine ordinäre Fantasie. Begründung: Wolf Jobst Siedler habe gar nicht in einer Villa gewohnt, sondern in einem Reihenhaus. Und sein Buch sei nicht, wie Reich-Ranicki behaupte, auf Samt gebettet gewesen an diesem Abend. Außerdem würde Reich-Ranicki seit einer Weile behaupten, Siedler habe ihn, Reich-Ranicki, in Speer hineingeschubst. Welche ordinäre Fantasie! Nachfrage des Interviewers: Stimmt es denn, dass er nicht vorab informiert wurde? Joachim Fest: Ich weiß es nicht mehr. Eine Buchparty zu Ehren eines Buches über Adolf Hitler in Berlin mit einem seiner engsten Mitarbeiter als Ehrengast. Dazu werden die Holocaust-Überlebenden Marcel Reich-Ranicki und seine Frau eingeladen. Ob man sie vorher darüber informiert hat, weiß der Autor des Hitlerbuches nicht mehr. Aber er weiß, dass Marcel Reich-Ranicki eine ordinäre Fantasie hat. Im Dezember 1973 tritt Marcel Reich-Ranicki sein neues Amt in Frankfurt an. Endlich in einer Redaktion. Endlich mit eigener Verantwortung. Und das in dieser großen, traditionsreichen, machtvollen Institution. Dass der Wechsel zur politisch konservativen FAZ auch ein Schwenk zum Konservativen beim Kritiker und seinen Kritiken bewirken würde, war die Befürchtung vieler Autoren, auch von Günter Grass. Doch Reich-Ranicki wies auf den traditionell liberalen Kurs des Feuilletons hin, der vom für diesen Teil verantwortlichen Herausgeber bestimmt wird und nicht von einem politischen Chefredakteur. Von Joachim Fest erwartete er, trotz der grauenvollen Vorzeichen, im literarischen Bereich freie Hand, die er auch bekam. Besonders wichtig war Reich-Ranicki der Bereich literarisches Leben. Es sollte in einem Literaturteil, wie er ihn verstand, eben nicht nur um Buchbesprechungen gehen, sondern um literarische Lebendigkeit, Verbindungen von Literatur und Leben. Dafür setzte er vor allem auch auf die Mitarbeit von Schriftstellern. Die besten Autoren sollten bei ihm schreiben. Und so bekam auch Günter Grass schon nach wenigen Monaten den ersten Brief aus der FAZ-Redaktion. Der bestätigte eine am Vortag getroffene Vereinbarung, um diese aktenkundig zu machen. Wir erhalten von Ihnen Ihre 7 neuen Liebesgedichte sowie die dazugehörenden 7 Radierungen. Die würden, natürlich auf Tiefdruck, in der Sonnabendbeilage gebracht. Außerdem habe Grass ihm feierlich einen Aufsatz über Orwell versprochen. Aber vor allem erklärt Reich-Ranicki dem Autor folgendes Grundgesetz ihrer künftigen Zusammenarbeit. Und überhaupt und ein für allemal sollten Sie wissen, die Spalten dieser Zeitung stehen immer zu Ihrer Verfügung. Doch Grass blieb der konservativen Zeitung gegenüber skeptisch. Den feierlich versprochenen Orwell-Aufsatz hat er auch nicht geliefert. Im August 1977 erscheint dann endlich das Buch zum Fisch auf dem Markt, Der Butt. Ein Universalroman, von der Jungsteinzeit bis zur Gegenwart. Kulturgeschichte, Küchengeschichte, Geschlechtergeschichte. Grass wagte alles und erzählt in 9 Kapiteln die Geschichte von Frau und Mann, Ilsebill und dem männlichen Ich auf der Folie des Grimmschen Märchens vom Fischer und seine Frau, der unersättlichen gierigen Ehefrau, die den Fischer so lange zum zauberhaften Wunschfisch zurückschickt, bis sie wieder in ihrer ärmlichen Hütte sitzen. Bei Grass ist der Mann der Gierige, der durch seine Eroberungsgier die Menschheit in Kriege und immer neue Untergänge führt. Die Frauen sind die Bewahrerinnen der Geschichte durch Gebären, Ernähren, Heim errichten. Die 9 Kapitel des Romans stehen komplementär zu den 9 Monaten der Schwangerschaft. Der Roman wurde ein riesiger Erfolg, der zweitgrößte nach der Blechtrommel. Bei vielen Feministinnen und Lesern eines etwas moderneren Geschlechterbildes trug er dem Autor lebenslange Feindschaft ein. Und Marcel Reich-Ranicki beginnt seine lange Kritik mit der überraschenden Einleitung, dass man diesem riesigen Brocken deutscher Prosa mit einseitigen und extremen Urteilen auf keinen Fall gerecht werden kann. Nanu, ein Zweifel voller Selbstzweifel? Plädoyer für ein Unentschieden? Was ist da los? Es ist in der Tat ein überraschend abwägender Text. Zumindest Kenner seiner frühen Texte zu Grass werden etwas staunen. Ein bedächtig abwägender und sorgfältig kalkulierender Artist, einer, der seine Mittel stets gewissenhaft wählt und exakt prüft, war Grass schon immer. Und wenigstens der Autor des Tagebuchs einer Schnecke, der damals wohl als einziger den hymnischen Brief kennt, den Reich-Ranicki ihm über das Werk geschickt hatte, wird verwundert zur Kenntnis genommen haben, dass dem Kritiker jenes Buch jetzt, zusammen mit Örtlich betäubt, als Tiefpunkt seines Werkes erscheint. Als deprimierende Belege der literarhistorischen Situation um 1970, die eigentlich überhaupt nur noch ihm, dem Kritiker, bekannt sind. Denn beide Bücher seien heute schon gründlich vergessen. Reich-Ranicki, der einst die deutschsprachigen Schriftsteller so dringend zu engagiertem, zeitgenössischem, politisch wachem Schreiben aufgefordert hatte, urteilt nun über die beiden dezidiert politischen Bücher von Günter Grass. Sie zeigen erneut, dass die damaligen Bemühungen, die deutsche Gegenwartsliteratur um jeden Preis zur Magd der Politik zu degradieren, zwar nicht die Politik verändert, doch die Literatur ruiniert hat. Ansonsten schwankt der Kritiker in seinem Text, findet einerseits in dem Buch Episoden, die zum Besten gehören, was in unseren 70er Jahren geschrieben wurde. Dann aber doch vor allem Ermüdendes, Albernes, Marionetten, viel Aufwand, wenig Ertrag und Resteverwertung aus Danzig. Und schließlich ein Fazit, das alle Urteile des Kritikers über seinen liebsten Patienten vorläufig ganz gut zusammenfasst. Beinahe immer scheitert er. Aber so groß wie er scheitert sonst keiner. In diesem Falle, Grass ist alles in allem gescheitert. Der Butt dokumentiert einen künstlerischen Fehlschlag. Aber seinen vielen Schwächen zum Trotz beweist der Roman, wer der originellste deutsche Erzähler dieser Jahre, wer der neben Wolfgang Köppen größte Meister der deutschen Sprache unserer Zeit ist, Günter Grass. Das wird diesmal nicht ohne Folgen bleiben. Denn Hans-Werner Richter hat da eine Idee. Die Gruppe 47 liegt schon lange im Sterben. 10 Jahre lang hatte Richter nicht mehr eingeladen. Im Jahr 1977 soll es ein letztes Treffen geben. Ein letztes Begräbnis im Hotel Kleberpost in Saulgau. Da ist die Gruppe 1963 schon einmal gewesen. Ein typischer süddeutscher Gruppe 47 Gasthof. Rosa Tapeten, geraffte Storgardinen, Kronleuchter und Spitzendeckchen. Viele sind gekommen, aber nicht alle. Böll fehlt, Enzensberger, Walser, Fried, Lettau, Rühmkorff. Haben wohl Besseres zu tun. Und junge Autoren hat Richter auch nicht mehr eingeladen. Als einziger Debütant wird Michael Krüger lesen. Man will unter sich bleiben, sich noch einmal selber feiern. Die Veteranen begrüßen sich herzlich, versichern sich gegenseitig, dass man ja gar nicht älter geworden sei. Auch sonst loben sich alle Anwesenden herzlich gegenseitig. Über die Abwesenden wird gut gelaunt gelästert. Uwe Jonsson staunt, ob er in einem Märchen ist, einem Septembernachtstraum, der Rekonstruktion von etwas, das doch längst verschwunden ist. Der Verleger Ledig Rowohlt zeigt seine berühmten Purzelbäume vorwärts und rückwärts. Helmut Heißenbüttel, Jürgen Becker und Ilse Eichinger lesen Texte vor, die schon längst veröffentlicht sind. Die Kritik simuliert etwas Kritik. Wie Hans Meyer schon zu Beginn der Tagung sagte, wir werden uns selber spielen müssen. Und sie spielen sich, bis Richter für den letzten Vormittag eine Idee verkündet. Die Idee, die er vorher mit Freund Grass besprochen hatte. Einen Vormittag für den größten Star der Gruppe. Preisträger des Jahres 1958, Weltstar der deutschen Literatur. Die Idee ist, diesmal setzen sich die Kritiker auf den Stuhl, den man sich angewöhnt hat, den elektrischen zu nennen, weil Generationen von Jungautoren hier von den Fachkritikern in der ersten Reihe getötet worden sind. Zum Schluss also die Rache. Der Gegenangriff, vertauschte Rollen. Kaiser liest seine Butt-Kritik vor, Radatz liest vor, Hans Meyer hatte leider gar keine Kritik veröffentlicht, so trägt er eine druckreife Stegreif-Kritik vor, ein Science-Fiction-Flug von Homer bis heute und weiter in die Zukunft fliegend. Der Butt, so Meyer, sei der Hegelsche Weltgeist auf Reisen durch die Jahrhunderte, und wie traurig es sei, dass es mit dem nun zu Ende gehe, das lasse sich auf den 700 Grass-Seiten nachlesen. Eine Grass-Feier also? Doch da kommt ja auch noch Zweifel, der mögliche Freund mit der dicken Brille und der schwarz-weißen Krawatte, dem erhobenen Zeigefinger. Er trägt seinen Text vor, die halbe Abrechnung, die Geschichte der Niederlagen des Autors Günter Grass. Die Leitmotive all seiner Grasskritiken kommen wieder vor. Infantil, ermüdend, pubertär, Marionetten, aber auch sprachliche Kraft, wie sonst keiner. Danach darf endlich der Autor reden. Und der Kritiker auf dem Stuhl muss schweigen. Grass sitzt in der ersten Reihe. Er hat seine neue Freundin Ute dabei. Bei der Zimmerbestellung hatte er um ein Doppelzimmer der verschließbaren Art gebeten. Jetzt ist er dran. Wie hat er sich darauf gefreut? Er hebt an, lobt sich erst einmal selbst, sich und seine Kollegen, stellt fest, dass sich die deutsche Literatur in den letzten Jahren und Jahrzehnten stets weiterentwickelt habe, bewundert von aller Welt, dass die Kritik aber zu seiner großen Betrübnis stehen geblieben sei. Und dann nimmt er sich den vor, der eben noch einen künstlerischen Fehlschlag konstatiert hatte und schon so viele Fehlschläge zuvor. Es sei bedauerlich, sagt Grass, auf Reich-Ranicki deutend, dass das deutsche Scheidungsrecht keine Trennung zwischen Autor und Kritiker vorsehe, dass er also offenbar ein Leben lang an diesen Mann gekettet sei. Große Heiterkeit und feixende Freude unter den Autoren und den nicht gemeinten Kritikern. Eine Zwangsehe für immer. Wie lustig. Marcel Reich-Ranicki, mit seinem Text da oben neben Richter sitzend, hat zu schweigen. Dann ist es beinahe schon vorbei. Richter hat noch die Idee, zum Abschluss den Autor Wolf-Dietrich Schnurre jenen Text wiederlesen zu lassen, mit dem vor 30 Jahren das erste Treffen der Gruppe 47 am Bannwaldsee eröffnet wurde. Die Geschichte eines gestorbenen Gottes und die gleichgültigen Kommentare der Überlebenden dazu, der Titel »Das Begräbnis«. Hans-Werner Richter versucht noch, eine Rede zu halten. Er kann nicht. Er sagt, ich bedanke mich. Dann kommen die Tränen. Das Publikum schaut betreten in die Luft. Schroff erklärt er noch, es ist zu Ende. Und dann ist es zu Ende. In seinem Tagungsbericht für die FAZ wird Reich-Ranicki später von einem literarhistorischen Ereignis schreiben, das die, die wir dabei waren, nicht vergessen werden. Ein melancholischer Text, auch von ihm. Er schreibt vom Freundeskreis, der diese Gruppe war, Ein Freundeskreis, der sich Jahr für Jahr veränderte. Besonders begeistert lobt der Kritiker die Kritik. Das war ihm offenbar ein Bedürfnis nach dem Schweigezwang da oben auf dem Elektrostuhl. Die Tagungen der Gruppe 47 vereinten die besten Schriftsteller und die intelligentesten Kritiker, schreibt er kühn. Und staunt voller Stolz, mit welcher Sicherheit Literatur auf den Tagungen der Gruppe bewertet wurde. Feiert glanzvolle Darbietungen des Scharfsinns und der Geistesgegenwart der Kritik und bescheinigt sich und den Kollegen, dem staunenden Publikum ein letztes Mal demonstriert zu haben, wie die berüchtigte und gefürchtete, die nicht zu Unrecht so oft als virtuos gerühmte Sofortkritik der Gruppe 47 funktionierte. Wenn einen sonst keiner feiert, muss man es eben selber machen. Auch Günter Grass wird in Zukunft sein, wie er findet, so treffendes Bonmot von der Zwangsehe und der Unmöglichkeit der Scheidung von seinem Kritiker Reich Ranicki noch oft, sehr oft wiederholen. In der Regel ergänzt um das Bedauern der fehlenden Weiterentwicklung Reich Ranickis, um seine unübersehbare Herkunft aus dem Geiste des sozialistischen Realismus oder, je nach Schärfe des Angriffs, des Stalinismus. Er will, er muss sich einfach immer mal wieder wehren und Luft verschaffen. Das sind seine Argumente, seine Waffen. Er wird sie noch oft brauchen. In seinem Artikel in der FAZ war Marcel Reich-Ranicki auch auf den Antrag auf Ehescheidung des Autors eingegangen. Grass habe damit einen Lacherfolg erzielt. Doch Reich-Ranicki ist es ernst. Dem ist zu entnehmen, dass Grass sich von manchen seiner Kritiker gern trennen und sich andere wählen möchte. Er träumt offenbar von einer harmonischen Beziehung. Aber der kritische Ehemann überhört die Scheidungsbitte seines Dichtermannes einfach. Und die Beziehung zwischen Günter Grass und Marcel Reich-Ranicki wird unharmonisch bleiben. Zweifelsfreunde, Zwangseheleute. Sie werden den virtuellen Ehering bis zum Schluss tragen. Und manchmal ist auch der, der um Scheidung gebeten hatte, darüber froh. Beim nächsten Buch zum Beispiel. Das erscheint 1,5 Jahre nach dem Saulgau-Treff. Günter Grass hat es Hans-Werner Richter zum 70. Geburtstag gewidmet. Und es ist seine persönliche Feier der Gruppe 47 und ihres Chefs. Die Erzählung »Das Treffen in Telgte«. Deutschland am Ende des 30-jährigen Krieges. Die ganze deutsche Literatur und ihre Kritiker sind in dem kleinen Ort Telgte zwischen Münster und Osnabrück zusammengekommen, in einem Landgasthof, um zu feiern, zu lesen, zu trinken, zu kritisieren, für den Frieden zu schreiben, Feindschaften ruhen zu lassen, sich ihrer selbst zu versichern, ihres Ruhms, ihrer Bedeutung, ihrer Lebensfreude. Es gibt Unmengen von Braunbier, Spanferkel, Fische, Köstlichkeiten, eine barocke Feier des deutschen Geistes, vor allem aber der Lebenslust. Die Verbesserung der Welt sollte nicht den magenkranken Bitterlingen überlassen bleiben, hatte Grass schon im Tagebuch einer Schnecke gefordert. Nun, hier sind sie alle beisammen, die ganz und gar unbitteren Lebensfeierer. Sie fehlen einander, wenn sie sich lange nicht gesehen haben. Gerade auch die, die einander feindlich gesinnt sind. Wo sollen sie auch sonst hin mit ihrer Feindschaft, wenn sie sie dem anderen nicht ins Gesicht sagen können? Die Welt ist elend und der Krieg scheint ewig zu währen. Doch wo alles wüst lag, glänzten einzig die Wörter. Und wo sich Fürsten erniedrigt hatten, fiel den Dichtern Ansehen zu, ihnen und nicht den Mächtigen war Unsterblichkeit sicher. Von Politik haben diese historischen Dichter, so wie Grass sie beschreibt, komischerweise keine Ahnung. Sie mühen sich zwar um die Formulierung einer Friedensresolution, die sie mit ungeheurem Aufwand und Selbststolz zusammenstellen, am Ende aber verbrennt der wertvolle Text mitsamt dem ganzen Gasthof. Es ist dann auch egal. Wieder einmal war den Poeten nichts gewisser als ihre Ohnmacht und ihre mangelnde Kenntnis der politischen Kräfte. Es ist eine große Hommage an die Gruppe 47, an die Freundschaft, die Dichtkunst, das Leben und den offenen Streit. Eine Schlüsselerzählung ist es eher nicht. Grass hat echte historische Personen in seinem Sinne porträtiert. Andreas Gryphius, Grimmelshausen, Paul Gerhardt. die Gruppenfiguren seiner Zeit dabei wohl in Kopf und Herz gehabt, aber keine direkten Abbilder der Zeitgenossen hineingeschmuggelt. Auch wenn man natürlich in der Figur des Magister Bucher den Freund Zweifel erkennen kann, dessen Vortrag große Wucht entfaltet und dessen Zeigefinger durch den Saal sirrt wie eine Waffe, nur Hans-Werner Richter ist und soll erkennbar sein, in der Figur des Gruppenvaters Simon Dach, den all die schreibenden Ich-Giganten als absolute Autorität fraglos akzeptieren. Nur das Schlusswort gelingt ihm nicht, weil da der Fisch schon auf dem Tisch steht. Ein heiteres, historisches Heldenbuch aus dem Jahr 1979. Und wenn alles einstürzt, die Dichtung bleibt. Die Dichter schreiben fort. Und wenn man sie steinigen, mit Hass verschütten wollte, würde noch aus dem Geröll die Hand mit der Feder ragen. Reich-Ranicki ist begeistert und schreibt das auch. Eine rückwärtsgewandte Utopie, nennt er das Buch. Der wortgewaltige Erzähler Grass, der seinen sprachlichen Reichtum so genüsslich wie virtuos auskostet und dabei auch den Lesern die größten Genüsse bereitet. Ein unwahrscheinliches historisches Ereignis unbedingt möglich erscheinen zu lassen mit der Kraft seiner Imagination. Was uns hier berichtet wird, ist höchst unwahrscheinlich, aber unvorstellbar ist es nicht mehr, denn Grass hat es verbürgt mit einer Kunst, die, nein, ich übertreibe keineswegs, in der deutschen Literatur ihresgleichen nicht hat. In keinem veröffentlichten Text über Günter Grass und eines seiner Werke ist Marcel Reich-Ranicki je wieder so euphorisch gewesen. Das liegt an der Qualität der Erzählung, gewiss. Aber vielleicht nicht nur. Vielleicht liegt diese dankbare Begeisterung auch daran, dass Grass im Treffen in Telgte etwas feierte, was sie gemeinsam liebten, was ihnen beiden, den zwei Untrennbaren von der Weichsel, Heimat geworden war, die deutsche Literatur und der Streit darüber. Und die gemeinsame Trauer über etwas, das nun zu Ende gegangen war, die Gruppe, eine Art Freundschaft, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Zugehörigkeitsgefühl, Heimat und der Verlust und die Erinnerung. Wie Grass am Ende schreibt, keiner ging uns verloren, alle kamen wir an. Doch hat uns in jenem Jahrhundert nie wieder jemand in Telgte oder an anderem Ort versammelt. Ich weiß, wie sehr uns weitere Treffen gefehlt haben. Ich weiß, wer ich damals gewesen bin. Vom langsamen Wachsen einer Feindschaft. 1980 bis 1993. In den Jahren, die nun folgen, sehen wir dem langsamen Wachsen einer Feindschaft zu. Vielleicht lag es daran, dass sie sich nicht mehr regelmäßig trafen, dass sie die Auseinandersetzung mit offenem Visier und von Angesicht zu Angesicht nicht mehr regelmäßig übten. Andererseits, auch in den 10 Jahren zuvor hatte es keine Treffen mehr gegeben. Aber man war doch immerhin in Kontakt geblieben. Es konnte ja jederzeit wieder zu einem Gruppe-47-Treffen kommen. Und man hatte gemeinsam begonnen, kam vom gleichen Fluss. Dieses Band hielt lange, über alle Differenzen, Missverständnisse, Positionierungen im Literaturkampf hinweg. Doch je weiter sie sich von ihren Anfängen entfernten, je machtvoller jeder für sich als Repräsentant seiner Berufung alleine dastand, desto unversöhnlicher und härter standen sie sich gegenüber. Marcel Reich-Ranicki repräsentierte die konservative Institution FAZ, die er als persönlichen Machtapparat im Literaturbetrieb ausbaute und sturmfest machte. Er, der einst im Morgengrauen aus dem Land geworfen war, war zum wichtigsten Gatekeeper der deutschen Literatur geworden. Sein Machtbewusstsein, seine rhetorische Meisterschaft, sein Witz, seine Bosheit und vor allem seine Entschlossenheit, seine Machtposition auch auszunutzen, hatten ihn zum deutschen Literaturpapst gemacht. Die Deutschen hatten ihn rausgeworfen. Er war zurückgekommen. Jetzt entschied er, wer zum Kanon der deutschen Literatur gehörte und wer nicht. Und auf der anderen Seite? Der Repräsentant der deutschen Nachkriegsliteratur, der erfolgreichste, lauteste und angriffsfreudigste Schriftsteller der Deutschen. Sein Ruhm wuchs, die Zahl seiner Feinde wuchs, durch sein politisches Engagement war er eine unübersehbare Figur des öffentlichen Lebens in Deutschland geworden. Er meldete sich zu allen Fragen, nichts, was ihn nicht anging. Mit all seiner Wortmacht und moralischen Selbstgewissheit war er die Verkörperung der deutschen Nachkriegsliteratur schlechthin. Zwei Tanker, zwei Kämpfer, machtbewusst, selbstbewusst. Es konnte wohl nicht bei diesen halbernsten Florett-Duellen bleiben. Im Zweifel gegen die Freundschaft, im Zweifel für die Feindschaft. Zum Beispiel im November 1979. Grass' bester Kritikerfreund, Fritz J. Radatz, Feuilletonchef der Zeit, hatte dort ein umfangreiches Dossier über Schriftsteller als Mitläufer und Angepasste in der Nazizeit geschrieben. Und über solche, die er dazu erklärte. Erich Kästner etwa, Wolfgang Köppen und andere. Reich Ranicki als Gegenpart des schmetterlingshaften, linken, offen homosexuellen Radatz wahrgenommen und mit ihm herzlich verfeindet, hatte diesen Text in der FAZ nach allen Regeln der Kunst zerpflückt. Ein legendärer Text. Eine Zerstörung mit den Mitteln des Journalismus. Reich Ranicki weist Radatz eine solche Unzahl an Fehlern und Fehleinschätzungen nach, dass es jedem Leser dieser Gegenattacke schwerfällt, je wieder einen Text von Radatz ernst zu nehmen. Die Wirkung war für Radatz auch innerhalb der Zeitredaktion verheerend. Er musste um seinen Posten fürchten, seine Reputation war erst mal dahin. Grass war zu der Zeit in China. Als er zurückkam, ergriff er entschlossen Partei für seinen Freund. Klar, es stimme schon, dieser Radatz demonstriere nun mal seine Seiltänze mit Vorliebe ohne Netz. Heißt, er ist schnell, unsorgfältig, liebt staunenswerte Pirouetten mehr als abgesicherte Faktengenauigkeit. Aber hier stehe offenbar die Austreibung des Kritikers Radatz bevor. Dagegen tritt er an. Reich Ranicki wirft er genau das vor. Er vernichtete einen Feind. Warum diese Schärfe der Auseinandersetzung? Warum diese unversöhnlichen Totalangriffe in der Sache? Grass weiß es genau. Sobald sich die Deutschen, Täter wie Opfer, Ankläger und Beschuldigte, die Schuldigen und auch die nachgeborenen Unschuldigen, in ihre Vergangenheit verbeißen, nehmen sie eingefleischte Freund-Feind-Positionen ein, wollen sie so blindlings wie leidenschaftlich Recht behalten, Recht bekommen, machen sie im Irrtum noch deutsche Vergangenheit gegenwärtig, ist die Wunde wieder offen, wird die Zeit, die verstrichene, glättende Zeit, aufgehoben. Und in demselben Text unternimmt Günter Grass ein Gedankenexperiment. Was wäre gewesen, wenn er 10 Jahre früher geboren worden wäre? Er ist sicher, es spricht nichts oder nur Gewünschtes gegen meine zielstrebige Entwicklung zum überzeugten Nationalsozialisten. Sein Schreibtalent hätte er genutzt, um Hymnisches über den Kriegsverlauf oder die Machtergreifung zu schreiben. Wahrscheinlich wäre mir, ab Stalingrad, jetzt 26 Jahre alt, ein trostloses Lichtlein aufgegangen, verwickelt womöglich in Partisanenerschießungen, Vergeltungsschläge. Als Augenzeuge unübersehbarer Judendeportationen hätte ich meiner spätexpressionistischen Reimkunst ortlose Trauer, verzweifelte Wortwahl, Dunkles, Vieldeutiges beigemengt. Und so gibt er Radatz recht, der eine Stunde Null in Deutschland nach dem Krieg in seinem fehlerhaften Text bestritten hatte. Den moralisch reinen Neubeginn und klaren Schnitt habe es nicht gegeben. Kein Zusammenbruch fand statt, schreibt Grass. Keine Stunde Null schlug uns. Fließend waren die Übergänge. Grass weiß, wovon er spricht, auch ohne Imagination eines um 10 Jahre älteren Ichs. Das große bis heute anhaltende Entsetzen über das Ausmaß der geduldeten, direkt oder indirekt geförderten, in jedem Fall mitzuverantwortenden Verbrechen kam erst später. Mehrere Jahre nach der angeblichen Stunde Null, als es schon wieder aufwärts ging. Und dieses Entsetzen wird bleiben. Auch die Freund-Feindschaft bleibt und wird sich weiter verschärfen. Radatz ist erst einmal gerettet, aber die Fronten sind klar. Als Reich-Ranicki ein ost-westdeutsches Schriftstellertreffen Ende 1981 in Ost-Berlin, das auf Einladung Stefan Hermlins stattgefunden und auf dem Günter Grass eine Rede gehalten hat, scharf kritisiert, schlägt dieser in einem Interview zurück. »Ich mag den Reich-Ranicki. Ich habe oft über ihn gelacht und gelächelt. Ich bewundere seine Liebe zur Literatur, selbst wenn ich seine Kritik nicht teile. Aber diese Art von aggressivem Antikommunismus hat stalinistische Züge und erinnert mich eben doch daran, dass ich Marcel Reich-Ranicki 1958 noch in Polen kennengelernt habe, als er gerade ein Stück stalinistischer Vergangenheit hinter sich hatte. Offenbar ist so etwas nicht so rasch abzulegen. Und er wird noch deutlicher. Das muss Ranicki zur Kenntnis nehmen. Diese Art des Bearbeitens und Vorwarnens, dieses »Sie müssen sich sagen lassen«, das ist eine Sprache, die mich sehr misstrauisch macht. Diesmal antwortet der Kritiker auf diesen öffentlichen Angriff mit einem eindringlichen privaten Brief, der den Tonfall einer offiziellen Verlautbarung hat. Es scheine ihm nötig, Folgendes kurz mitzuteilen. Erstens stimme von den Vorwürfen kein Wort, zweitens gehe es jedoch um Grundsätzliches. Ich glaube aber nicht, dass Sie das Recht haben, über meine Vergangenheit zu verbreiten, was, um es kurz zu sagen, so absurd ist, dass ich fast annehmen muss, Sie hätten mich mit jemandem verwechselt. Hier die Fakten. Ich bin 1946 der Kommunistischen Partei beigetreten. Ich wurde 1950 aus der Partei ausgeschlossen, Begründung ideologische Entfremdung, inhaftiert und einige Wochen in einer Einzelzelle gefangen gehalten. Anfang 1953 wurde gegen mich ein generelles Publikationsverbot erlassen, das erst während des Tauwetters Ende 1954 wieder aufgehoben wurde. Nennen Sie das stalinistische Vergangenheit? Und um deutlich zu machen, dass es ihm diesmal sehr ernst ist, fügt er so etwas wie eine dringliche diplomatische Note an. Ich möchte Sie bitten, diesen Brief zu beantworten. Mit besten Grüßen, Marcel Reich. Früher in den guten Jahren hätte jetzt wahrscheinlich irgendeine Versöhnung stattgefunden. Ein Treffen vielleicht, ein angedeutetes Zurückrudern, ein Ausweichen. Ein Hans-Werner Richter als Schlichter. Aber damit ist es jetzt vorbei. Grass antwortet wie gewünscht, aber er weicht nicht einen Zentimeter zurück. Im Gegenteil. Reich-Ranickis Brief habe ihn überrascht, beginnt er mit böser Ironie, sei er doch davon ausgegangen, dass der Adressat nicht nur Kritik austeilen und zur Polemik fähig sei, sondern auch bereit sei, Kritik und Polemik auszuhalten. Nun, das sei offensichtlich nicht der Fall. Er erkläre dem Adressaten aber gern noch einmal, was genau er meine. Der Mann, den er damals in Warschau traf, sei nun mal geprägt gewesen von den Normen des sozialistischen Realismus. Und diese aus der Zeit des Stalinismus herrührende Verengung der Literatur bestimmt ihn auch heute noch, so sehr er sich außerhalb oder im Gegensatz zur leninistisch-stalinistischen Ideologie sehen mag. Immer habe er, Grass, sich bemüht, diesen Begriff von Literatur als Gegebenheit zu akzeptieren. Und oft genug haben mich ihre vitalen Missverständnisse amüsiert. Schlimm werde es jedoch, wenn er diese Doktrin in den Bereich der Politik übertrage, wie es in seinen Kommentaren zum Treffen mit den Autoren der DDR geschehen sei. Der Ton, väterlich besorgt und drohend zugleich, komme ihm wie ein Rückfall in ungute Zeiten vor. Er habe da die Herren Corella und Hager im Ohr, also die SED-Chefideologen Kurt Hager und Alfred Corella, die zahlreiche Karrieren politisch unliebsamer Autoren, die sich nicht dem Diktat des sozialistischen Realismus beugen wollten, zerstört hatten. Er schließt eisern und eisig: »Ich hoffe, dass auch Sie das inzwischen eingesehen haben und grüße Sie freundlich, Ihr Günter Grass.« Reich-Ranicki schien in seinem Brief zwischen den Zeilen gefragt zu haben, ob eine Verständigung möglich sei und von Grass gewünscht werde. Die Antwort war ein klares Nein. Reich-Ranicki antwortet auf diesen Brief nicht mehr. Oder auf anderem Wege, 4 Jahre später, 1986. Ein neuer Roman von Günter Grass, »Die Rettin«, Geschichte des Untergangs der Menschheit. Der Erzähler schwebt in einem Raumschiff um den zerstörten Planeten Erde und in seinen Träumen teilt ihm eine Rettin ihre Vision der neuen Herrschaft der Ratten auf der Welt dort unten mit. Solidarität und Rattengeschwisterlichkeit auf einem durch Umweltzerstörung und Atomkriege verwüsteten Planeten. Der Erzähler lässt viele seiner alten Helden und Geschichten gegen diese dunkle Vision auferstehen. Oskar Mazerat ist jetzt Medienzar in der Pornobranche. Die ganze Aufklärung, Lessings Erziehung des Menschengeschlechts, war umsonst. Die Toleranz unterliegt dem menschlichen Drang zu Gewalt und Zerstörung. Marcel Reich-Ranicki schreibt eine Kritik dazu. Titel: Ein katastrophales Buch. Das lässt eher nichts Abwägendes erwarten, kein Florettangriff, kein hier gescheitert, aber ein Meister der Sprache. Der Text zur Überschrift löst dann auch alle Erwartungen ein. Was hatte Grass gesagt und geschrieben? Er habe oft gelächelt und gelacht über ihn? Seine Missverständnisse haben ihn oft amüsiert? Zu lachen gibt es hier nichts, zu spotten noch weniger, und vor Schadenfreude wird nachdrücklich gewarnt, denn wir haben es mit einem so traurigen wie erstaunlichen Fall zu tun. Es ist nicht zu glauben. Ein Kritiker erklärt, fassungslos zu sein. Wie konnte das geschehen? Fragte sich und uns und den Autor. Bevor er sich mit dem Buch auseinandersetzt, wird er persönlich und sorgenvoll. Ist es vielleicht ein Nebenwerk, das der Autor der Blechtrommel hier abgeliefert hat? Eine Fingerübung, von ihm selbst nicht ganz ernst genommen? Dann gäbe es Trost. Man könnte sagen, Kopf hoch, weitermachen, nicht so tragisch. Aber nein, dieser Ausweg steht nicht offen. Denn in jedem der 12 Kapitel dieser Rettin spürt man die verzweifelte Anstrengung eines Romanciers, der sich seiner nationalen, wenn nicht universalen Verantwortung unentwegt bewusst, allzu bewusst ist. Er habe alles gewollt, er habe alles verloren. Das Scheitern sei komplett. Und ihm, dem Autor, bleibt nur noch das Mitleid des Rezensenten. Er ist da ganz einfühlsam. Er nimmt den Leser mit in die Seele des Autors. Man stelle sich das einmal vor. Monatelang, jahrelang hat sich Grass beinahe jeden Morgen an den Schreibtisch gesetzt, stets um den Rhythmus bemüht, die Worte, die Sätze aneinandergereiht, immer hoffend oder gar überzeugt, die störrische Welt ließe sich endlich doch vorladen oder, wie das früher hieß, evozieren. Und es kommt nichts dabei heraus. Was muss er gelitten haben? Jawohl, ihn müssen wir bedauern, nicht die Leser. Sie sind nämlich nicht bereit, sich ihre Freizeit verderben zu lassen. Sie geben die Sache nach 100, spätestens nach 150 Seiten auf. Werfen Sie das Buch in die Ecke? Das wäre die schlimmste Reaktion nicht, denn sie könnte von Wut, Zorn und Protest zeugen. Aber diese Rettin ruft keinerlei Widerstand hervor. Reich-Ranicki reiht Erledigungsadjektive wie an eine Perlenschnur. Erschöpft, schwach, dürftig, banal, verbraucht, ohne Verstand. Und zu allem Überfluss, Ratten als Helden? Bitte, wen soll das interessieren? Ich frage mich, geniert sich Grass überhaupt nicht? Gibt es niemanden, der imstande gewesen wäre, ihn vor derartigen beschämend billigen Mitteln der Satire zu bewahren? Ein Mann, so Reich-Ranickis Fazit, behauptet das Ende der Welt, weil er selbst am Ende ist. Grass wäre nicht der erste Dichter, der aus seiner Misere eine allgemeine zu machen versucht. Ein Grass-Untergang. Reich-Ranicki schreibt nur mit. Er wirft ihm vor, von Politik keine Ahnung zu haben und es den Lesern immer wieder aufs Neue zu beweisen. Dass er den Frauen nur eine jämmerliche Rolle in der Welt zubilligte, dass seine Heldin, die Rettin, dumm sei und man gar nichts dagegen einwenden könne, denn so seien Ratten nun mal. Nur mache das den Roman leider unlesbar. Der postmenschliche Konflikt zwischen den Ratten und den genmanipulierten Watson-Cricks sei ihm total egal. Wenn es ohnehin auf Erden keine Menschen mehr gibt, ist die Frage, wer die Oberhand behält, die Ratten oder die Watson-Cricks, von kaum zu überbietender Gleichgültigkeit. Das war hart und verletzend. Und Günter Grass hatte nicht in Drachenblut gebadet. Der Panzer seines Selbstbewusstseins war nicht undurchdringlich. Er wankte. 2 Wochen nach dem Erscheinen von Reich-Ranitzkys Kritik kommt Freund Radatz zu Besuch und trifft ein trauriges Häufchen mit Schnauzbart. Abends beim ganz erloschenen Grass, er wirkt wie eine zusammengeschossene, ehemals stolze Fregatte. Die FAZ-Kritik kann man das nicht mehr nennen, dieser beißwütige Mörderüberfall eines Literaturstalinisten, hat ihm den Rest gegeben. Er weiß es selbst, es hat ihn wirklich erschüttert. Er ist Boxer in einem Duell und der Gegner hat ihn schwer erwischt. An seine amerikanische Verlegerin Helen Wolf schreibt er eine weitere Woche später: »Du weißt, liebe Helen, dass ich nicht zum Klagen neige. Aber ich kann dir anvertrauen, dass die Vielzahl anhaltender Angriffe bei mir Spuren hinterlässt. In der Boxersprache heißt das, der Mann zeigt Wirkung. Meine so lange gewünschte Asienreise, die ich eigentlich nur aus wohlbedachten Gründen antreten wollte, bekommt so einen zusätzlichen Antrieb. Ich mache mich auf die Flucht. Zwar bin ich seit Blechtrommeltagen einiges gewohnt, denn mit dem frühen Ruhm wuchsen Neid und Missgunst, aber der gegenwärtige Ton im Umgang mit mir ist von noch anderer Qualität. Er will mundtot machen. Und den Leuten gelingt, was sie vorhaben. Der Wunsch zu verstummen verstärkt sich bei mir. Nach Asien also, nach Indien, auf der Flucht. Das spricht sich rasch herum. Grass flieht vor der Kritik, vor einem Kritiker vor allem. Die Dichterin Sarah Kirsch spottet in einem Brief an Reich-Ranitzky darüber. Nun will er ihretwegen gleich nach Kalkutta. Und Hans-Werner Richter ist mit dem Fliehenden kurz vor dessen Abreise solidarisch. Er weiß, wer derjenige ist, der Grass vertreibt. Am scheußlichsten hat es wieder Marcel Reich-Ranitzky geschafft. Diese Kritik war sogar unter seinem Niveau. Bei den Angriffen gehe es, so Richter, immer um den Autor, die Person. Sie missfällt, erregt Widerspruch, fordert Hohn und Spott heraus. Ja, es bringt eine Art von Genugtuung, auf diese Person einzuprügeln. Im August ist es soweit. Grass fährt mit seiner Frau Ute, zahlreichen Büchern, 35 Kupferplatten und der Olivetti nach Kalkutta. Über das Zeichnen kommt er langsam wieder zum Schreiben. Er führt Tagebuch, wie damals im Wahlkampf für Willi. So fängt es an. Was hatten wir in Kalkutta zu suchen? Was zog mich dahin? Die Rettin und den Überdruss an deutschen Schlachtfesten im Rücken zeichnete ich Müllberge, Straßenschläfer, die Göttin Kali, wie sie aus Scham die Zunge zeigt, sah Krähen auf gehäuften Kokosschalen, den Abglanz des Empire in grün überwucherten Ruinen und fand, so namentlich alles zum Himmel stank, vorerst keine Worte. Aber er findet sie schnell wieder, die Worte. Aus den Tagebuchnotizen entsteht schon bald sein Indienbuch Zunge zeigen. Und auch der alte Zweifel kommt wieder vor, nicht mehr als Zweifel allerdings. Jetzt ist er der Frankfurter Rezensent. Nach dem Wolkenbruch heute Nacht dampft der Garten. Vorsicht, keine überflüssigen Bewegungen. Allenfalls Lichtenberg lesen, dessen Prosa kühlt. Wie er die Kritiker zu seiner Zeit mit Nachhall bis heute trifft. Wie er sich immer wieder und nicht ohne Genuss den Frankfurter Rezensenten vornimmt. Gleich kommt mir, wie aufgerufen, ein gegenwärtiges Exemplar in die Quere, dessen eloquenter Pfusch sich ungeschmälerter Wirkung erfreut, weil weit und breit kein Lichtenberg dem Beckmesser sein einzig gültiges Werkzeug, die Messlatte des sozialistischen Realismus, nachweist. Dabei erinnere ich mich an seine umtriebige Präsenz während der letzten Treffen der Gruppe 47. Ein amüsanter Literaturnarr. Liebenswert noch in seinen Fehlurteilen. Erst als ihm die Chefetage der FAZ Macht zuschanzte, das große Geld weiß, was frommt, wurden seine Verrisse übellaunig bis bösartig, missriet er zu Lichtenbergs Frankfurter Rezensenten. Bald kommen sie zurück, die Indienflüchtlinge. Das Buch erscheint und Marcel Reich-Ranicki ist inzwischen pensioniert. Was jetzt? Ende des Duells? Jedes neue Grasswerk darf von Verständnis und Freundlichkeit begleitet auf die Welt kommen? So kommt es nicht. Das zweite deutsche Fernsehen hat sich für den Pensionär etwas ausgedacht. Oder, wie er es in seiner Autobiografie schildert, er selbst, Reich-Ranicki, habe sich das ausgedacht. Zwei Männer vom ZDF kommen zum Kritiker nach Hause, trinken Schnaps und wollen ihn fürs Fernsehen gewinnen. »Schön«, sagt Reich-Ranicki, »aber wir machen es so, wie ich es will.« »Schön«, sagen die Herren, »wie wollen Sie es denn?« »Wir reden zu viert über neue Bücher. Sonst nichts. Keine Filmchen, keine Animationen, keine Porträts, Interviews, nur ich und drei andere. Kritisch, unterhaltsam, klar und deutlich, mit eindeutigen Urteilen.« Das literarische Quartett war geboren. Zu alt für die Zeitung, jung genug fürs Fernsehen. Für Günter Grass war das keine gute Nachricht. Schon in der dritten Sendung am 30. September 1988 wird das Indienbuch besprochen. Der Frankfurter Rezensent und seine drei Mitstreiter nehmen es sich vor. Reich-Ranicki: »Wer ist denn der größte, der bekannteste, der berühmteste deutsche Schriftsteller unter den Lebenden? Ich glaube nach wie vor Günter Grass. Von ihm gibt es ein neues Buch. Was steht denn da eigentlich drin, Herr Busche?« Busche: »Ja, drin steht, was Günter Grass aufgeschrieben und gezeichnet hat von seinem halbjährigen Aufenthalt in Indien. Und ich glaube, das Wichtigste an dem Buch ist, dass er in Indien war.« Löffler: »Wenn ich da nur je einen Moment lang bemerkt hätte, was nun eigentlich Günter Grass in Kalkutta gesehen und bemerkt hat. Er scheint ja mit sehr gemischten Gefühlen hingefahren zu sein. Einerseits war es eine Flucht aus der Bundesrepublik. Er nennt sich selbst einen Missvergnügungsreisenden, weil er das Gefühl hatte, er sei verpflichtet, dort auch einmal nach dem Rechten zu sehen.« Karasek: »Mich hat am meisten interessiert, warum er geflohen ist. Und es war als eine Art Bestrafung gemeint. Ich glaube auch eine Bestrafung für Sie, Marcel. Er hat sich nämlich geärgert, was die deutsche Kritik mit ihm angestellt hat, und hat gedacht, jetzt geschieht's denen recht, wenn ich nach Indien gehe.« Reich-Ranicki: »Wozu soll ich eigentlich ein Buch über Kalkutta lesen? Mich persönlich interessiert Kalkutta überhaupt nicht. Wenn ich aber ein Buch über Kalkutta lesen möchte, dann doch nicht von einem Poeten, der dahin gefahren ist für 3 oder 4 Monate, der sich etwas umgesehen hat oder, zu Löffler, wie Sie sagen, kaum umgesehen hat. Was hat er dort gesehen? Schmutz, Gestank, Elend, Armut. Das wissen wir doch. Inhaltlich sagt er uns gar nichts.« Busche zu Karasek: »Sie haben gesagt, er ist geflohen vor seinen deutschen Verhältnissen. Seine Flucht ist insofern misslungen, als der sich in Indien vom Spiegel bespitzelt fühlt und weil der Spiegel einen örtlichen Korrespondenten offenbar im Nachbarhaus eingemietet hat. Und Grass schreibt dann, wie der in der Abfalltonne der Familie Grass rumwühlt, um rauszufinden, was bei der Familie Grass so los ist. Insofern könnte man sagen, Flucht gescheitert, Spiegel schon hier, muss zurück nach Deutschland.« Reich-Ranicki: »Was ist mit diesem Grass los? Wir sollten ihn doch nicht wie einen matten Pilger behandeln, der nun gestreichelt werden muss. Ich meine, der ist doch ein Talent sondergleichen. Aber er kann kein Thema mehr finden, ist ausgeschrieben. Deshalb ist er nach Indien gefahren. Er ist nicht nur geflohen aus der BRD, wo man die Rettin verrissen hat. Gut, das ist ein Grund. Aber er hätte ja genauso gut nach New York fahren können. Er hat dort in Kalkutta nichts Neues gesehen. Vielleicht, weil er den Thomas Mann dort so aufmerksam gelesen hat, wofür ich viel Verständnis habe. Ist ja sehr schön. Aber er hat doch nichts gemerkt. Das Buch ist leer. Da ist doch was nicht in Ordnung.« Schließlich, nach einigen weiteren Hin und Her, stellt Marcel Reich-Ranicki abschließend fest: »Das Wichtigste ist, Grass hat da was versucht. Es ist nicht recht geglückt. Schwamm drüber. Gehen wir mal weiter.« Der Ruhm Marcel Reich-Ranickis wuchs durch den Erfolg des literarischen Quartetts. Auch Leute, die sich für Literatur bis dahin eher am Rande interessierten, kannten nun plötzlich diesen lispelnden Mann mit dem erhobenen Zeigefinger und dieser irren Leidenschaft für oder gegen Bücher. Eine Leidenschaft, die man aus dem Fernsehen kaum kannte. und dies nun ausgerechnet in einer Sendung über Bücher. Sie waren zu viert, aber Reich-Ranicki war der unumschränkte König der Runde. Seine Leidenschaft setzte das ganze Quartett unter Dampf. Erstaunlich waren auch die Erfolge, die die Sendung auf dem Buchmarkt erzielte. Selbst übersetzte Autoren aus dem Ausland, wie der Spanier Javier Marías oder der Niederländer C.S. Noteboom, wurden durch diese deutsche Fernsehsendung nicht nur in Deutschland, sondern auch in ihren Heimatländern berühmt. Die Schallwellen der Show gingen über Ländergrenzen hinweg. Aber dass er auch leidenschaftlich loben konnte, half nichts. Berühmt, geliebt, gefürchtet und legendär war der Gastgeber der Sendung für seine Verrisse, seine Wutausbrüche, sein öffentliches Leiden an schlechten Büchern, die er lesen musste. Schauderhaft, grauenvoll, langweilig, eine Qual. Niemand litt so laut und theatralisch und für die meisten Zuschauer im Publikum so nachvollziehbar wie Marcel Reich-Ranicki. Und je größer der Ruhm des Autors eines Buches, desto enormer konnte der Kritiker darunter leiden. Der Spiegel machte ihn 1993 zur Titelfigur, eine, zurückhaltend ausgedrückt, historisch etwas unsensible Karikatur des Kritikers als beißwütige Dogge, Titel der Zerreißer. Reich-Ranicki fand die Karikatur grauenvoll. Der Ruhm hat ihn gefreut. Und Günter Grass blieb sein liebster Gegner. Dessen Bücher eigneten sich einfach am besten für heftige Verrisse unter größter Anteilnahme des Publikums. Zuletzt waren die Unkenrufe dran gewesen, die 1992 erschienene Erzählung über eine polnisch-deutsche Friedhofsgesellschaft. Reich-Ranickis Verriss erschien im Spiegel unter der Überschrift »Wie konnte das passieren?« staunt der Kritiker erneut darüber, dass ein Autor mit dieser enormen sprachlichen Kraft kein Thema finde. Er nennt das deutsch-polnische Bündnis gut gemeint, spottet über die hinlänglich bekannte Sehnsucht des Günter Grass nach seiner Schulzeit, empört sich darüber, dass der Erzähler Grass mit der Erotik noch nie zu Rande gekommen ist, klagt, dass nicht einmal handfeste Sauereien in dem Buch zu haben seien, hofft, dass Grass seinen Protagonisten auf Seite 98 endlich aus dem Weg räumt. Doch der lebt noch bis Seite 299 und der Kritiker muss weiter leiden. Weiß aber trotzdem, Günter Grass wird uns noch manch eine Überraschung bescheren. Zuzutrauen ist ihm alles. Günter Grass wird den Kritiker tatsächlich überraschen. Er schenkt ihm nämlich einen Druck, eine Radierung. Darauf vier diskutierende Buttköpfe. Grass hat ihn das literarische Quartett genannt. Den 100. Druck schenkt er ihm und schreibt folgende Widmung dazu. Für Marcel Reich-Ranicki, verbunden mit der Frage, wer ist wer? Ist das ein erneutes Friedensangebot, ein Freundschaftsflehen oder einfach eine untaktische Freundlichkeit zur Erinnerung an frühere Zweifelzeiten? Selbstmord oder Gegenschlag 1994 bis 1995. Es sind die Jahre vor dem letzten großen Duell. Abtasten, provozieren, rückversichern, zurückweichen. In einer Rede, die er 1994 aus Anlass der Verleihung des Großen Literaturpreises der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München hält, beschreibt sich Günter Grass als lebenslängliches Opfer der Kritik, spricht von öffentlichen Auspeitschungen von Kritikern, die ohne die Autoren arbeitslose Sozialfälle wären, attackiert die permanente Selbstfeier des Sekundären, die Selbstherrlichkeit der Dirigenten, die den Betrieb auf parasitäre Weise beherrschten. Und eigentlich meint er nicht sie, sondern ihn, der einzelne Entertainer, der sich als Quartett aufspielt, der literarische Stammtisch gibt den Ton an. Wer mag noch lesen bei so viel Fernbedienung? Schalten wir ab. Sofort folgt der Gegenschuss. Reich-Ranicki schreibt einen Aufmacher im Feuilleton der FAZ. So sei es eben, die Literatur sei in der Krise. Und wenn Seuchen um sich greifen, werden die Ärzte immer wichtiger. Doch Bei aller erneuten Schärfe des Gegenangriffs scheint hier das Ende des Textes am wichtigsten zu sein. Zwar ironisch übertrieben, aber ist da nicht auch Sentimentalität dabei, Versöhnlichkeit? Doch sein nächstes Buch, ich hoffe es, ich bin dessen beinahe sicher, wird gut und schön sein. Wir werden ihn alle loben und preisen. Und unser Günter Grass? Er wird die deutsche Kritik in einem milderen Licht sehen. Ja, sogar für das Quartett wird er ein freundliches Wörtchen haben und das Entertainment wird ihn nicht mehr stören. Dann wird er mir wieder einmal einen Butt zubereiten. Und wir werden von der Liebe reden wie einst im Mai. Und von der Kritik der Schrecklichen. Und von der Literatur der Herrlichen. Ein Jahr später ist es soweit. Es ist der 25. April 1995, Gustav-Freitag-Straße 36 im Frankfurter Dichterviertel. Ein Mietshaus aus hellen Klinkersteinen. Eine breite Treppe führt hinab zur Haustür. Gegensprechanlage mit Kamera. Im ersten Stock in einer Dreizimmerwohnung mit Balkon sitzen zwei Männer mit ihren Frauen unter Dichtern. Sie hängen alle an der Wand, dicht an dicht nebeneinander. Bertolt Brecht, Lessing, Thomas Mann, Gerhard Hauptmann, Max Frisch, noch ein Thomas Mann, Fontane, Siegfried Lenz, Wolfgang Köppen und viele andere. Rechts und links Bücherwände bis unter die Decke. Dazwischen ein großer Fernseher. Es ist der erste Besuch von Günter Grass bei Marcel Reich-Ranicki zu Hause. Ein wenig befangen waren sie beide vor diesem Treffen schon. Viele Jahre lang hatten sie sich nur noch öffentlich angegriffen. Aber jetzt hier, nach dem Handschlag, der Begrüßung, dem ersten Hinwegfegen der Unsicherheiten, ist alles wie immer, wenn man sich sah. Es liegt auch an den Frauen, natürlich. Die kommen beide überhaupt nicht auf die Idee, hier als Kombattanten eines Hahnenkampfes zu assistieren. Ute Grass und Theophila Reich-Ranicki. Sie sehen großartig aus, festlich, herzlich, selbstbewusst und leise. Sie kennen ihre Hähne. Sie spielen kein Spiel. Sie wollen Tee trinken, sich unterhalten. Theophila im schwarz-weißen Kostüm, weiße Bluse, Perlenohrringe, Ute Grass mit langen, offenen Haaren, blaues Kleid mit weißen Sprenkeln, hellbraunes Tuch um den Hals. Reich-Ranicki festlich, schwarzes Jackett, hellblaues Hemd, Silberkrawatte mit blauen und roten Streifen. Grass natürlich ohne Krawatte, helles Hemd und grünbraunes Sakko darüber. Theophila Reich-Ranicki raucht ihre Mentholzigaretten, Grass seine Pfeife. Es gibt Tee, Kuchen. Sie reden wohl über die Bilder an der Wand, tote Dichter, abwesende Kollegen, polnische Lyriker. Grass sucht vergeblich sich selbst an dieser Wand. Wo ist die Nonne mit Aal? Wo das Butt-Quartett? Wo ist Günter Grass? Und er verspricht dem Gastgeber gleich, wenn er wieder zu Hause ist, ein Exemplar seiner selbst zu schicken und noch einen Max Frisch dazu. Über eine Sache reden sie nicht. Über die Blätter, die Günter Grass in der Tasche vorne in der Garderobe im Flur abgelegt hat. Der neue Roman. Sie werden ihn gleich im Saal der jüdischen Gemeinde gemeinsam dem Publikum präsentieren. Geburt eines Romans, den die deutsche Presseagentur schon vorab einen deutschen Jahrhundertroman nennen wird. Marcel Reich-Ranicki kennt noch keine Zeile daraus. Aber er freut sich vor allem erstmal auf das bevorstehende Ereignis. Ziemlich alle Kritikerkollegen der Republik sind angereist, drei Fernsehteams, zahlreiche Fotografen. Binnen zwei Stunden nach Ankündigung waren alle 700 Karten für die Lesung verkauft. Es wird ein Fest werden. Totale Fassungslosigkeit hatte in Hamburg beim Feind des Kritikers und Freund des Dichters geherrscht, als Fritz J. Radatz von diesem Plan erfuhr. Er schrieb am 1. März in sein Tagebuch, »Sein Todfeind, der Mann, den er angeblich tief verachtet, dem gebe ich nie wieder die Hand.« Der ihn von Blechtrommel bis Unkenrufe auf das Verächtlichste angegriffen hat, über dessen letzten geradezu berserkerhaften Verriss er bei mir am Telefon tatsächlich weinte. Dem übergibt er zur Taufe sein neues Kind? Ja, das muss man Charakter nennen. Wieder einer weniger. Ich will Grass vorerst und wohl für lange nicht sehen. Fritz J. Radatz hat in seinem Schmerz und in seiner Enttäuschung nicht erkannt, wie eng und wie lange schon die beiden aneinandergebunden waren. wie sehr Grass das Ende von Reich-Ranitzkys letztem Text ernst genommen hatte. Er und sein kluger Verleger Gerhard Steidl. Wie sehr und ehrlich Reich-Ranitzky tatsächlich hoffte, wieder mal ein großes Buch von Günter Grass von Herzen loben zu können. Wie sehr Günter Grass unter dem Buch, dem Schreiben daran, den Hoffnungen, die sich daran knüpften, die er selbst daran knüpfte, gelitten hatte. Es hatte ihn an den Rand seiner Kräfte gebracht. Er hatte die Tucholsky-Krankheit, wie Radatz sie nannte, und wie sie die Literaturgeschichte als die Erkrankung kennt, die Kurt Tucholsky in den letzten Lebensjahren allen Lebensmut geraubt hatte. Grass hatte seinen Geruchs- und Geschmackssinn verloren. Der Genussmensch Grass, der große Trinker und Esser und Raucher, schmeckte nichts mehr. Dazu ein ständiges Ohrenrauschen, latenter Hörsturz. »Ich habe mein Letztes gegeben«, hatte er gesagt. Der Riesenroman hatte ihn die letzte Kraft gekostet. Er wollte einfach mit aller Macht noch einmal den einen großen, riesenhaften, die Welt in Staunen versetzenden Großroman schreiben. Noch einmal eine Blechtrommel. Er war bereit, alles dafür zu geben. Und natürlich wollte er seinen berühmten Zwillingsfeind unbedingt für sich nutzen. Er glaubte, dass er das Buch würde lieben können. Schließlich ging es auch um Fontane darin, den sie beide liebten. Schließlich war im Verriss- und Lobesrhythmus der vergangenen Jahre einfach eine große Grassfeier des Kritikers mal wieder dran. Und es wurde festlich, sentimental und herrlich an diesem Abend. Reich-Ranitzky hatte in einem ausführlichen Schreiben, wie vor einem Staatsakt, alles minutiös mit dem Dichter abgesprochen. Die Formulierungen auf den Plakaten, Honorar, 2000 Mark, das Hotelzimmer, Frankfurter Hof, Mikrofon oder nicht, stehen oder sitzen. So soll es kommen. Es beginnt mit einer Einführung von mir, die maximal 15 Minuten dauert. Ich kann Sie beruhigen. Über den Gast wird von mir nur Freundliches gesagt. Während dieser meiner Einführung sitzen Sie in der ersten Reihe und können aufmerksam schweigen. Nach meiner Einführung lesen Sie mindestens 60 Minuten, wenn Sie es wünschen, auch 70 oder 80 Minuten. Bei starkem Beifall, den ich als selbstverständlich voraussetze, ist eine Zugabe üblich. Dann skizziert er noch das Kaffeetrinken bei ihm zu Hause. Dabei sein wird auch meine Frau, die Sie insgeheim immer noch liebt. Dann sind die Planungen vorbei. Noch nie hat ein Autor vor der Veranstaltung einen so ausführlichen Brief erhalten, aber Ihr Verlag wünscht all diese Details. Bitte lassen Sie noch von sich hören. Dass ich mich auf Ihren Besuch außerordentlich freue, ist die pure Wahrheit und nicht übertrieben. Sehr herzlich, Ihr Marcel Reich. Die Lichter im Saal gehen aus. Auftritt Reich-Ranitzky. Er erinnert sich und das Publikum an Großholz Leute, und den Tag, an dem Günter Grass zum ersten Mal aus der Blechtrommel las, an das andächtige Schweigen danach. Er nennt Grass einen Heimatdichter, aggressiv und sarkastisch, und lobt seine Lyrik. Nicht alles sei Günter Grass geglückt, aber das stetige Bemühen, sich selbst zu überbieten, scheide eben den großen von den mittelmäßigen Schriftstellern. Er wolle und hoffe, dass der neue Grass ein großes Werk sei. Dann betritt der Autor die Bühne und liest fast anderthalb Stunden lang aus Ein weites Feld, ohne Pause, ohne Versprecher. Die Reporter, die Reich-Ranitzky beobachten, sehen, wie er sich den Schweiß von der Stirn wischt. Einer will eine Träne gesehen haben. Dann ist die Lesung vorbei, tosender Applaus, natürlich Zugabe, Grass liest noch drei Sonette aus Novemberland, noch mehr Applaus, das Publikum erhebt sich, Reich-Ranitzky natürlich auch. Er unterbricht sein Klatschen nur kurz, um dem Dichter herzlich die Hand zu schütteln. Triumph, Versöhnung, Herrlichkeit. Jetzt muss nur noch das Buch erscheinen. Bis dahin sind es immerhin noch 4 Monate. Zeit genug, um die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit ins Enorme zu steigern. 4.500 Leseexemplare von Ein weites Feld für Buchhändler und Kritiker. Der Begriff des Jahrhundertromans der dpa, die auch der Großbuchhändler 2001, lange vor Verkaufsbeginn, als Überschrift über seine Anzeigen setzt. Darunter »Dicker als die Blechtrommel«, ähnlich süffig und spannend zu lesen. Ein Bericht über die Lesung mit der Überschrift »Der Meister ist wieder da«. Alles war bereit für den neuen, großen Triumph des Günter Grass. Anfang Juli beginnt Marcel Reich-Ranicki zu lesen. So wie wohl alle Kritiker und Buchhändler in jenem Sommer 1995. Der damalige Literaturredakteur des Spiegel und enge Vertraute Reich-Ranickis, Volker Hage, ist in Sanremo im Urlaub, liest Grass und schreibt: Grass, überall sitzen die Kritiker und stöhnen. Dörri in Dänemark, Schreiber daheim, er hat auch erst 20 Seiten geschafft. RR im heißen Frankfurt bei Klimaanlage, er ist auf Seite 150. Letzterer weiß noch von anderen zu berichten, Karasek liest am Wörthersee, Corino ist schon fertig und hat RR berichtet, dass auch nach Seite 150 nichts kommt, kein Satz, keine Episode. Und schließlich, RR ist völlig entsetzt. Spürbar ist, dass es ihm leid tut, dass er sich Sorgen macht. Was wird Grass machen nach all den vernichtenden Kritiken? Er kann nur noch Selbstmord begehen oder zu einem Gegenschlag ausholen, einem Pamphlet gegen die Kritik. Selbstmord oder Gegenschlag? Die Vorbereitungen zum letzten Duell laufen auf Hochtouren. In der Zwischenzeit notiert Hage am 21.07. in Ascona: Hat auch der Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein das Buch gelesen und mit Reich-Ranicki telefoniert. Auch Augstein findet den Roman miserabel. Ein mit dem Steidl-Verlag vertraglich vereinbarter Vorabdruck aus dem Roman wird storniert. Reich-Ranicki soll über das Buch schreiben. Der fährt erstmal in den Urlaub in die Steiermark. Dort leiht er sich, wie Volker Hage am 15. August notiert, für 900 D-Mark Leihgebühr, Laptop und Faxgerät aus und schreibt. Am nächsten Tag, den 16. August, ist er schon fertig und faxt den Text in die Redaktion. Volker Hage notiert: Eine meisterhafte Sache, wie wirklich nur er sie schreiben konnte. Auch Augstein ist begeistert, der sich die Fahnen nach Sylt faxen ließ. Am Telefon zu Schreiber: Erst habe ich getrunken, weil ich darauf wartete, nun trinke ich weiter, weil es mir so gut gefällt. Rasch ist entschieden, dass das weite Feld die Titelgeschichte des kommenden Heftes wird. Das Interview, das Hage und Schreiber aus Anlass des neuen Buches mit Grass geführt hatten, wird nicht erscheinen. Nur die Kritik von Marcel Reich-Ranicki, eingeleitet von Volker Hage mit einem Text über die beiden, Dichter und Kritiker, ein Paar. Es ist das erste Mal, dass der Verriss eines Buches die Titelgeschichte von Europas größtem und einflussreichstem Nachrichtenmagazin ist. Auf dem Cover reißt ein aufgebrachter Marcel Reich-Ranicki den Grass-Roman in zwei Hälften. Eine Fotomontage. Die Titelzeile: Mein lieber Günter Grass. Darunter: Marcel Reich-Ranicki über das Scheitern eines großen Schriftstellers. Er hat ihm einen Brief geschrieben, einen offenen Brief. Alle Lebensthemen der beiden spricht er an. Willy Brandt, Antisemitismus, Fontane, Einsamkeit, Politik und Literatur. Er schreibt von seiner Bewunderung für Grass und dass so ein Scheitern, wie wir es hier erlebten, auch für ihn, den Kritiker, schmerzhaft sei. Nur eins verspreche ich Ihnen: Wer hier auf boshafte Witze und auf hämische Seitenhiebe wartet, der soll nicht auf seine Rechnung kommen. Denn schließlich geht es um eine todernste Sache, jedenfalls für Sie. Todernst. Er meint es wirklich so. Wir wissen aus den Aufzeichnungen Volker Hages, dass er einen Selbstmord von Grass angesichts dieses Scheiterns für denkbar hielt. Reich-Ranicki geht mit dem Adressaten und dem Publikum dieses offenen Briefes den Katalog seines Scheiterns durch. Die Rettin, die Unkenrufe. Und auch sein Scheitern als Amateurpolitiker. Willy Brandt suchte ihren Ratschlag und hat sie bald bitter enttäuscht, denn er brauchte sie, solange er um die Macht kämpfte, und als er Bundeskanzler war, wollte er nichts mehr von ihnen wissen. Irre ich mich, wenn ich vermute, sie hätten dies nie ganz verwunden? Er irrt sich wahrscheinlich nicht. Er weiß einfach, wie er ihn treffen kann. Reich-Ranicki bleibt dann eine Weile beim Amateurpolitiker Grass. Der hatte in den Jahren um die deutsche Wiedervereinigung herum einen wortmächtigen publizistischen Kampf gegen die Vereinigung geführt. hatte vor allem die Art der Vereinigung als Anschluss des einen an das andere Land scharf kritisiert. Es war die Erfahrung Auschwitz, die Grass dem nationalen deutschen Ansinnen entgegenhielt. Misstrauen gegen dieses Land, Angst vor diesem Land, die vor allem gespeist war aus der Erfahrung der eigenen Verführbarkeit. In seiner Frankfurter Poetikvorlesung unter dem Titel »Schreiben nach Auschwitz« hatte er 1990 seinen Glaubenssatz entworfen. Gegen ein Selbstbestimmungsrecht, das anderen Völkern ungeteilt zusteht, gegen all das spricht im Falle Deutschlands Auschwitz. Weil eine der Voraussetzungen für das Ungeheure, neben älteren Triebkräften, ein starkes, das geeinte Deutschland gewesen ist. Um dann sich und das Land in eins zu setzen. Allen Grund haben wir uns vor uns als handlungsfähige Einheit zu fürchten. Nichts, kein noch so idyllisch koloriertes Nationalgefühl, auch keine Beteuerung nachgeborener Gutwilligkeit, können diese Erfahrung, die wir als Täter, die Opfer mit uns als geeinte Deutsche gemacht haben, relativieren oder leichtfertig aufheben. Die Angst vor der Kontinuität oder der Wiederholung deutscher Geschichte, sie ist bei Günter Grass immer da. Auch seinem Roman »Ein weites Feld«, der eine deutsche Parabel über ein Jahrhundert hinweg erzählt, ist dieser Glaube eingeschrieben. Der Aktenbote und Fontane-Fan Theo Wuttke, genannt Fonti, und sein ewiger Schatten, der Spitzel Hoftaller, den Grass aus Hans-Joachim Schädlichs Romanfigur Tallhofer entwickelt, gehen durch Berlin, Brandenburg und die Lausitz, gehen Lebensstationen Theodor Fontanes und der deutschen Geschichte von 1848 über 1870-71 bis zur gesamtdeutschen Gegenwart der frühen 90er Jahre ab. Eine Unheilsgeschichte im Plauderton. Eine Romanfigur lässt Grass die DDR eine kommode Diktatur nennen. Da erreicht Reich Ranitzky, von Grass immer wieder als Kritiker im Geiste des Stalinismus geschmäht, langsam Temperatur in seiner Kritik. Mein lieber Günter Grass, ich möchte nicht mit Ihnen über Ihre politischen Ansichten, die ich, verzeihen Sie, nicht immer ganz ernst nehmen kann, hier diskutieren. Es ist nicht meine Sache, Sie über die DDR zu belehren. Aber es ist mein Recht, mich zu wundern. Sie wissen so gut wie ich, dass das SED-Regime Millionen Menschen unglücklich gemacht hat, darunter beispielsweise unseren Kollegen Walter Kempowski und Erich Löst Jahre ihres Lebens geraubt hat. Sie wissen besser als ich, dass und wie die Literatur in diesem Lande unterdrückt wurde. Und fährt fort, doch Ihr Roman kennt keine Wut und keine Bitterkeit, keinen Zorn und keine Empörung. Ich gebe zu, ich kann das nicht begreifen. Es verschlägt mir den Atem. Noch weniger kann Reich Ranitzky die ungeheuerliche Verurteilung der Bundesrepublik begreifen. In Grass' Roman sieht sich ein jüdischer Professor, der in der DDR Ärger mit der Partei hatte, im Westen antisemitischen Schikanen ausgesetzt, die seine Karriere an der Universität verhindern. Er verübt schließlich Selbstmord. Denn für Juden ist hier kein Platz. Seiner Frau empfiehlt er, nach Israel zu emigrieren. Hier ringt der Jude Marcel Reich-Ranitzky um Fassung. Lieber Günter Grass, haben Sie eine Ahnung, wie es den Juden in der DDR ergangen ist? Haben Sie nicht gehört, dass tausende Juden aus der ehemaligen Sowjetunion und auch aus anderen Ländern in den letzten Jahren in der Bundesrepublik Asyl gefunden haben? Ich habe keine Lust, mich hier über dieses Thema zu verbreiten. Nur eines ist für mich sicher. Sie wissen nicht, wovon Sie reden. Und wie stets in seinen Verrissen der Werke von Günter Grass, wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, schreibt er, doch es kommt noch schlimmer. Der Grassheld Fonti will nach der Wiedervereinigung nicht mehr in Deutschland leben. Seiner Enkeltochter schreibt er, alles sagt mir, nichts wie raus aus dem Land, in dem für alle Zeit Buchenwald nahe Weimar liegt, das nicht mehr meines ist oder sein darf. Ganz abgesehen davon, dass Buchenwald auch zu DDR-Zeiten nicht weit von Weimar lag, kommt mir das bekannt vor. Haben Sie nicht, lieber Günter Grass, vor einigen Jahren, als eines Ihrer Bücher von bösen Kritikern verworfen wurde, lauthals erklärt, jetzt nichts wie raus und sind nach Indien geflohen? Marcel Reich-Ranitzky, vor vielen Jahren in die Bundesrepublik geflohen, mit dem festen Willen, niemals in diesem Land als Opfer aufzutreten, weist die Inszenierung des Dichters Grass als Opfer Deutschlands unter Deutschen und seiner Kritiker empört zurück. Die Wirkung dieses Textes und der Titelseite war ungeheuer. Zeitungen schrieben von der öffentlichen Hinrichtung eines Autors, sahen eine neue deutsche Bücherverbrennung, eine Machtdemonstration, die Vernichtung eines Autors aus politischen Gründen. Es folgten viele Verrisse des Buches, einige Hymnen, eine Zusammenstellung aller Debattenbeiträge, die das Innsbrucker Zeitungsarchiv erstellte, umfasst 330 Seiten. Kurz darauf kam auch noch das literarische Quartett hinzu, in dem Reich-Ranicki, Helmut Karasek und Karl Corino völlig entfesselt einen negativen Superlativ auf den nächsten folgen ließen. Reich-Ranicki erklärte, Grass habe Vorstellungen von der Literaturkritik wie einstmals Josef Goebbels. Siegfried Löffler, die Ein weites Feld auch nicht gut fand, versuchte die Sache zu beruhigen. »Ach, Herr Reich-Ranicki, ich verstehe diese Erbitterung nicht. Es muss einem Autor auch erlaubt sein, mit einem jungen Geniewurf wie der Blechtrommel einzusteigen und dann diese Höhe nicht mehr zu erreichen, ohne dass es ihm die Kritiker andauernd vorhalten.« »Aber die Männer sind nicht zu beruhigen.« Löffler, also hängen wir doch bitte das Buch etwas niedriger. Reich-Ranicki, noch niedriger können wir es nicht hängen. Wir sagen doch schon, es ist wertlose Prosa, langweilig und unlesbar. Und Sie sagen, wir sollen es niedriger hängen? Löffler, dann würden Sie es leben lassen. Reich-Ranicki, ich kann etwas, was tot ist, nicht leben lassen. Löffler, Sie haben es totgeredet. Und so weiter. Doch das tote Buch lebte ganz fidel. Schon am Tag nach dem Erscheinen des Spiegeltitels hatte der Steidl Verlag gemeldet, dass die erste Auflage von 100.000 Büchern schon verkauft sei, die zweite von 50.000 Exemplaren sei fast weg, die dritte Auflage zwischen 50.000 und 100.000 weiteren Exemplaren sei in Vorbereitung. Ein Triumph und ein Desaster. Günter Grass, der sich mit seiner Frau in ihr gemeinsames Haus auf der dänischen Insel Mön zurückgezogen hatte, sagte, er hätte beim Anblick des rasenden Marcel Reich-Ranicki auf der Titelseite des Spiegel am liebsten in den Wald gekotzt. Und als ihn Peter Rühmkorff anrief, der infolge des Verrisses seine Freundschaft zu Reich-Ranicki öffentlich kündigte, erklärte Grass, er habe der literarischen Welt den Rücken gekehrt und gehe nun jeden Morgen in den Wald, um zu aquarellieren, um die Bäume zu porträtieren. Das glaubt man gar nicht, was das alles für Individuen sind. Jede Buche eine Persönlichkeit für sich. Günter Grass im Wald, Buchen betrachtend. Der Kampf ist vorbei. Was sollte jetzt noch kommen? Den will ich nie mehr sehen, sagt Grass. Und mit dem kein Wort mehr. Und dem gebe ich nie mehr die Hand. Und Reich-Ranicki sagt, dass es ihm egal sei, dass die Meinung des Autors über den Kritiker ohnehin nur mit dessen jeweils letztem Urteil zusammenhänge. Im Übrigen sei Grass offenbar ausgeschrieben, matt, ohne Ideen, ohne Stoff, müde, am Ende. Die Feindschaft der beiden ist nun legendär. Eine öffentliche Zwillingsfeindschaft. Kein Interview mit dem einen oder dem anderen, in dem sie nicht wechselweise aufeinander angesprochen werden. Wie schlecht schreibt Grass wirklich? Ist Versöhnung möglich? Warum ist Reich-Ranicki so ein erbärmlicher Kritiker? Was machen Sie, wenn Sie ihn treffen? Feindschaft. Ein Gesellschaftsspiel. Nobelpreise 1999 bis 2005. Dieses Gesellschaftsspiel hätte so noch viele Jahre weitergehen können, entzweit für immer. Doch dann kam der Sommer 1999. Grass hatte mal wieder ein Buch veröffentlicht, Mein Jahrhundert, für jedes Jahr eine Geschichte. Reich-Ranicki hatte es im Quartett misslungen genannt und einen weiteren Beleg für die große Krise des großen Schriftstellers Günter Grass. Dann, zwei Tage nach der Sendung, am 15. August erscheint Mein Leben, Marcel Reich-Ranickis Lebensgeschichte. Er hatte sich zur Zeit der Enthüllungen seiner Tätigkeit für den polnischen Geheimdienst im Jahr 1994 zur Niederschrift seiner Autobiografie entschlossen. Eigentlich wollte er es nicht. Er hatte Angst, hat er später einmal bekannt, Angst davor, die dunklen Jahre noch einmal zu erleben. Schreibend die Vertreibung, die Jahre im Ghetto, den Tod der Eltern, des Bruders, all die Tode noch einmal zu erleben. Auch sein unbedingter Wille, nicht Opfer zu sein, nicht Bittsteller, auf keinen Fall jemand, mit dem man Mitleid hat, stand dem entgegen. Aber die öffentlichen Mutmaßungen, Verdächtigungen und enthüllten Wahrheiten über sein früheres Leben, ausgerechnet durch Tillmann Jens, den Sohn seines Lebensfreundes Walter Jens, was damals, 1994, die Zerstörung dieser so wichtigen Freundschaft bewirkt hatte, war für Reich-Ranicki ein erschütterndes Erlebnis. Er wollte sein Leben, die Geschichte seines Lebens in der eigenen Hand haben, die Macht über sein Leben zurückerhalten. Die Veröffentlichung dieses Buches hat alles geändert. Der Mann, den das ganze Land in den letzten Jahren vor allem als wütenden Reißwolf, als Bulldogge mit gefletschten Zähnen, als leidenschaftlichen Zerstörer kennengelernt hatte, war nun ein anderer. Seine Überlebensgeschichte und die seiner Frau Tosia erschütterte die Menschen. Der ruhige Ton, in dem er Ungeheuerliches berichtete, vor allem seine Weigerung, die Deutschen im Kollektiv anzuklagen für diese Verbrechen, die Liebe zur deutschen Kultur und Literatur über all diese Zerstörungen, über den Völkermord, den Mord an seiner Familie hinweg, der Glaube an Thomas Mann und die Möglichkeit der Errettung durch die deutsche Kultur, das Überleben in einem dunklen Keller mit den Mitteln der Weltliteratur, war das Versöhnung, was er den Deutschen mit diesem Buch anbot? Eine Brücke über eine unüberbrückbare Trennung hinweg? Nein, es war die Offenbarung einer Wunde, die nie zu schließen war. In den Interviews, die nach Erscheinen des Buches erschienen, wies Marcel Reich-Ranicki immer wieder darauf hin, dass er kein Deutscher sei. Im Gespräch mit Matthias Döpfner sagte er: »Ich war nie Deutscher. Ich werde es auch nie sein. Ich lasse das Wort Deutsch in Bezug auf meine Person zwar gelten, aber immer nur als Adjektiv, nie als Hauptwort. Ich bin ein deutscher Kritiker, ein deutscher Literat, aber ich bin kein Deutscher.« Und auf die Frage, ob er, wenn er wählen könne, noch einmal als Jude oder als Nichtjude auf die Welt kommen wolle, sagte er: »Dann würde ich selbstverständlich als Nichtjude geboren werden wollen. Da gibt es keinen Augenblick des Zweifels. Es ist kein Vergnügen, einer Minderheit anzugehören.« Und dann war da noch die Geschichte seines Bruders Alexander, der in allem das Gegenteil von ihm selbst gewesen war, klein, zart, schmächtig, schüchtern und vor allem liebenswert, ganz und gar frei von Arroganz oder gar Aggressivität, der keine Lebensnummer erhalten hatte bei der großen Selektion, der am 4. November 1943 von Einheiten der SS zusammen mit 15.000 anderen Gefangenen erschossen worden war. Mit dem kurzen Porträt seines Bruders hatte Reich-Ranicki, indem er ihn ausdrücklich als seinen Gegentyp bezeichnete, auch ein Selbstporträt geschrieben. Alexander Reich schien über den Ring zu verfügen, über Nathans Ring, so wie Lessing ihn beschrieben hatte, den Ring mit der geheimen Kraft, denjenigen vor Gott und den Menschen angenehm zu machen, der ihn in dieser Zuversicht trägt. Es ist nur ein Halbsatz, den Reich-Ranicki hinzufügt, der so viel über ihn und sein Leben verrät. Dieser Ring sei es gewesen, nach dem ich mich ein Leben lang gesehnt habe. Die Kritikerin der Zeit, Iris Radisch, schrieb in ihrer Rezension von »Mein Leben« gleich nach dem Erscheinen: »Vielleicht hat er diesen Ring jetzt gefunden. Er ist, was sonst, aus Papier. Er ist, was sein Schöpfer am meisten auf der Welt liebt, ein Roman, der Roman seines Lebens.« Das Buch wurde ein unglaublicher Erfolg. Mehr als 1 Million Exemplare wurden verkauft. Es stand monatelang auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Lizenzen in 18 Länder wurden verkauft. Ein Triumph, auch über seine Gegner. Ich darf in aller Bescheidenheit sagen, dass keiner der Romane, die etwa Martin Walser oder Günter Grass in den letzten 10 Jahren veröffentlicht haben, eine auch nur vergleichbare Auflage erreicht hat. Das freut mich, weil ich von diesen Herren oft zu hören bekam, ich sei überhaupt nicht kreativ. Ich könne ja nur als Kritiker etwas schreiben, wenn Sie, die Schriftsteller, vorher etwas produziert hätten. Aber vor allem stellte sich wirklich so etwas wie Zuneigung, ja Liebe ein. Man muss ihn erlebt haben in den Jahren danach, wenn er wieder mal einen Preis bekam, Goethe-Preise, Ehrendoktortitel, das wurde jetzt inflationär. Einmal wurde er in der Frankfurter Paulskirche geehrt, während eine große Studentendemonstration stattfand. Jeder Gast der Feierlichkeiten wurde ausgepfiffen. Ministerpräsident, Innenminister, Kultusminister, sonstige verachtete Gäste. Doch als er kam, der Kritiker, da verstummten die Pfiffe und es gab Applaus. Er ging da hindurch, etwas verwundert, aber lächelnd, winkte den Demonstranten zu, etwas ungläubig, aber froh. Er hatte jetzt diesen Ring. Dann kam der 30. September 1999. Die Reich-Ranitzkys fliegen von Frankfurt nach Zürich. Günter Grass bereitet sich zu Hause in Behlendorf auf einen Zahnarzttermin vor. Ein wenig unruhig ist er schon. Es könnte sein, dass gleich das Telefon klingelt. Es könnte sein, dass ein Triumph bevorsteht. Der Triumph. Das Telefon klingelt. Grass schickt seine Frau, die nimmt das Gespräch entgegen, meldet sich, lauscht, sagt, oh Gott. Da weiß er Bescheid. Der Nobelpreis für Literatur. Endlich. Er hat ihn. Lang erhofft, lang erwartet. Jetzt fährt er erstmal zum Zahnarzt. In Zürich fahren Marcel und Theophila Reich-Ranitzky gerade mit dem Taxi vom Flughafen zum Hotel, als sie die Nachricht erreicht. Er sagt zu seiner Frau, na also, endlich, es ist gut so, dass er den Preis bekommen hat. So wird er es später in einem Interview schildern. Denn soll er sich seinen eigenen frisch erkämpften Triumph durch den Triumph jenes anderen, den die Welt inzwischen seinen Erzfeind, seinen Todfeind nennt, schmälern oder kaputt machen lassen, kommt nicht in Frage. Er macht den Triumph des anderen kurzerhand zu seinem eigenen, zu seinem Sieg. Und wenn es trotz alledem der Sieg des anderen bleibt, so soll doch wenigstens jeder wissen, wem er diesen zu verdanken hat. Es ist, wird er erklären, mein persönlicher Sieg, denn ich habe seit langer Zeit, auch öffentlich im Fernsehen, gesagt, wenn ein deutscher Schriftsteller den Nobelpreis kriegen soll, dann Günter Grass. Und ich habe, glaube ich, ein klein wenig dazu beigetragen, dass Grass den Preis erhalten hat. Also Nobelpreis für beide. Der eine hat den Ring gefunden und den Deutschen und der Welt sein Leben als unerhörte Rettungsgeschichte erzählt. Der andere ist unverrückbar in der ehrenvollsten Ruhmeshalle der Weltliteratur. Und Reich-Ranitzky stellt sich daneben. Haben Sie ihm denn schon gratuliert? Wird er ein paar Tage nach Bekanntgabe gefragt. Reich-Ranitzky antwortet, nein. Werden Sie es noch tun? Nein, warum sollte ich? Er hat mir auch noch nie zu irgendetwas gratuliert. Es gratulieren ihm nun so viele Menschen, ich werde mich da nicht hineindrängen. In diesem Gespräch, das im Spiegel am 4. Oktober 1999 erscheint, erklärt er auch, warum er sich so besonders freut, dass Grass diesen Preis bekommt. Deutschland sei einfach mal wieder dran gewesen mit einem Nobelpreis, sagt er. Und nun solle man sich mal vorstellen, Martin Walser wäre der Preis zugefallen. Das wäre ein schwerer Schlag für mich. Oder gar dem dümmlichen Peter Handke. Eine Katastrophe. Auf die Frage, was denn gegen Walser spreche, erklärte er, ich habe neulich das Wort von Außenminister Joschka Fischer gehört. Ich habe nicht nur gelernt, nie wieder Krieg, ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz. Das hat, glaube ich, Grass gelernt. Walser nicht unbedingt. Ein Wort des Vertrauens an Günter Grass. Daran ändert auch dessen Verbindung von Auschwitz-Erinnerung und Ablehnung der Wiedervereinigung nichts. Ich halte diese Verbindung von Auschwitz-Gedenken und Bedenken gegen die Wiedervereinigung für absoluten Unsinn. Diese Äußerungen gehören zu den vielen politischen Dummheiten, die wir von Grass zu hören bekommen haben. Er hat den Preis nicht als Politiker erhalten, sondern als Sprachkünstler. Im weiteren Verlauf des Gesprächs, der Interviewer Matthias Schreiber geht mit ihm nochmal sein ganzes Grass-Leben durch, wird er auf die immer wiederkehrenden Vorwürfe von Grass, er sei mit seinen Kriterien beim sozialistischen Realismus stehen geblieben, angesprochen. Reich-Ranicki antwortet: »Wissen Sie, ich muss Grass dankbar sein. Er wehrt sich gegen negative Kritik. Er betet seit Jahren dasselbe herunter. Aber niemals, immerhin, gibt es bei ihm antisemitische Akzente.« Und sie sprechen über das Spiegeltitelbild mit dem zerrissenen Buch, das Grass in den letzten Jahren immer wieder als Hauptgrund seiner Unversöhnlichkeit bezeichnet hatte. »Ich bedauere außerordentlich, dass dieser Verriss mit einem Titelbild verbunden wurde, auf dem ich ein Buch zerreiße.« Ist das die Entschuldigung, die Grass seit Jahren gefordert hatte? Zumindest wohl so etwas wie eine Entschuldigung. Ob es denn also jetzt zu einer Versöhnung kommen könne? Ihr seid zur Versöhnung immer und mit allen bereit. Aber abgesehen davon hänge es ja ohnehin nur davon ab, wie er Grass nächstes Buch beurteile. Und da wird er dann wieder enorm hoffnungsfroh. Der Kerl, der Grass, wird uns noch alle überraschen mit irgendetwas Schönem. Und schließlich, ich wünsche es ihm und mir. 3 Tage später schon erscheint in der Woche die Reaktion von Grass. Deutsche literarische Gipfeldiplomatie. Die Emissäre eilen von Kombattant zu Kombattant. Ihr Erzfeind Marcel Reich-Ranicki hat im Spiegel die Frage aufgeworfen, ob es nun nicht an der Zeit sei, sich zusammenzusetzen. Haben Sie dazu Neigung? Grass erklärt, dieses Titelbild habe das Tischtuch zwischen ihnen zerrissen. Reich-Ranicki könne das nicht wie einen Lapsus behandeln. Das habe ihn tief verletzt. Ob er ihm aber die Hand gäbe, wenn er ihn zufällig treffe, dann würde ich ihm das sagen. Es ist ja nicht so, dass ich ihm aus dem Weg gehe oder um die Ecke schleichen würde. Das ganz gewiss nicht. Ich habe Jahrzehnte unter ihm leiden müssen und hatte trotzdem immer wieder ein vergnügliches Verhältnis zu ihm, weil ich ihn auch nicht überschätzt habe, wie viele das tun. Ich kenne seine Grenzen und ich weiß, dass er seine beste Zeit noch in der Gruppe 47 hatte, als andere Kritiker ihm widersprachen und er sich diesem Widerspruch stellen musste. Der Größenwahn ist bei ihm erst durch die Macht der Medien, insbesondere des Fernsehens, entstanden. Allein schon, dass er sich nicht zu schade ist, sich mit Stichwortgebern zu umgeben, ist ein Jammer für ihn. Und zack, 2 Tage später, Reich-Ranickis Antwort in der FAZ. Als habe er auf diese Reaktion von Grass gewartet. Eigentlich habe er heiter antworten wollen, mit Witz und Ironie, aber er wolle es lieber lassen. Die Sache, um die es geht, sei zu ernst. Worum es geht? Um ihre Geschichte, eine Bilanz und die Hoffnung, dass diese Geschichte noch nicht zu Ende ist. Wir kennen uns schon über 40 Jahre. Ich schreibe über Ihre Bücher seit bald 40 Jahren. Sind Sie sich dessen bewusst, dass uns ungleich mehr verbindet als trennt? Was uns verbindet, lässt sich mit einem Wort sagen: die Literatur. Und noch etwas. Sie hätten, sagen Sie, Jahrzehnte unter mir leiden müssen. Ich glaube es Ihnen. Aber auch ich habe in diesen Jahrzehnten viel gelitten. An Ihnen, an Ihren Büchern. Halten sich unsere Leiden die Waage? Wohl nicht. Aber ich bin sicher, dass ich Ihnen ungleich häufiger ein Unrecht angetan habe, als Sie mir. Nein, für das Titelbild entschuldigen möchte er sich nicht. Er sei in Urlaub gewesen. Er sei dafür nicht verantwortlich. Außerdem tarne Grass mit diesem Scheinkampf um das Titelbild seine wahre Verletzung, die durch den Text erlittene nämlich. Und dafür könne sich Reich-Ranicki nun mal nicht entschuldigen. Und dass Grass ihm Größenwahn vorwirft? Endlich kann ich Ihnen erwidern. Recht haben Sie. So ist es. Ohne Größenwahn gibt es keine Kritik. Und das gilt natürlich auch für mich. Und gibt es ohne Größenwahn Literatur? Vielleicht ist es gerade der Größenwahn, der uns allem Ärger zum Trotz verbindet. Der Nobelpreis sei auch für ihn eine ganz große Genugtuung. Und er schließt, Ich weiß, es passt Ihnen nicht. Wir sitzen im selben Boot. Und vielleicht werden wir auch irgendwann, viel Zeit haben wir leider nicht mehr, am selben Tisch sitzen und miteinander reden. Über die Kritik, die schreckliche, und über die Literatur, die schöne, die wunderbare. Und nun, 5 Tage nachdem er eine Gratulation öffentlich abgelehnt hatte, auch noch dies. Ich gratuliere Ihnen zum Nobelpreis. Und ich grüße Sie, mein lieber Günter Grass, sehr herzlich und nicht ohne Sentimentalität. Grass grüßt nicht zurück. Er denkt vor allem überhaupt nicht daran, seinen Nobelpreis und sei es nur symbolisch mit irgendwem zu teilen. Schon gar nicht mit Reichernitzky, dem er dies Bild nicht verzeiht, solange er sich nicht entschuldigt. Und so trifft den jüdischen Kritiker, der Grass öffentlich ein Kritikverständnis wie Joseph Goebbels vorgeworfen hatte, der Bannfluch an heiligem Orte. In seiner Nobelpreisrede, im Dezember in Stockholm gehalten, erklärt er feierlich: Ich komme aus dem Land der Bücherverbrennung. Wir wissen, dass die Lust, das verhasste Buch in dieser oder jener Form zu vernichten, immer noch oder schon wieder dem Zeitgeist gemäß ist und gelegentlich telegenen Ausdruck, das heißt Zuschauer, findet. Nennst du mich Goebbels im deutschen Fernsehen, nenne ich dich Goebbels in Stockholm. Das wird schwierig mit dem Frieden. Und Reichranitzky hatte ja recht, sie hatten nicht mehr viel Zeit. Also beschleunigt der Kritiker die Sache. Im Jahr 2001 schreibt er in seiner Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, in der er in kurzen Texten die Galerie seiner Dichterporträts vorstellt, über das Selbstbild von Grass mit Unke, nachdem er über Weihnachten und das Bibelwort »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« sinniert hatte, plötzlich und recht unvermittelt: »Liebe ich Grass?« Kritiker dürfen und müssen oft übertreiben, um überhaupt verstanden zu werden. Doch muss alles seine Grenzen haben. Ob ich Grass liebe, dessen bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich schätze und bewundere ihn. Er ist sich gar nicht so sicher, ob er ihn liebt? Da hat er sich spät im Leben noch einmal zu einer ganz neuen Tonlage entschlossen. Und der auf seine Unbestechlichkeit so stolze Mann fügt dann auch noch, halb im Scherz, hinzu: Er habe gehört, es gebe da ein schönes Porträt ihres gemeinsamen Freundes Siegfried Lenz. Das hätte er gerne. Wenn Sie es mir zuschicken wollten, mit oder ohne Rechnung, verspreche ich Ihnen, bei passender Gelegenheit wieder Freundliches über Sie zu schreiben. Günter Grass schickte gar nichts zu, meldete sich auch nicht, erklärte keine Liebe, schwieg. Dann, wieder ein Jahr später, wurde das literarische Quartett eingestellt. Dafür bekam der inzwischen 81-Jährige eine One-Man-Show im ZDF unter dem Titel Solo. Gleich in der ersten Sendung feierte er die neue Novelle von Günter Grass »Im Krebsgang« über den Untergang der Wilhelm Gustloff am Ende des Zweiten Weltkriegs vor Danzig mit den Worten: »Ich habe bei der Lektüre des Buches an manchen Stellen Tränen in den Augen gehabt. Und ich will sagen, ich weine nicht unter meinem Niveau.« Das Buch gehöre zum Besten und Erschütterndsten, was Grass in seinem Leben geschrieben habe. Er sei sicher, es beginne ein neuer Abschnitt im Werk von Günter Grass. Und auch das nächste Buch, da sei er sicher, werde ihn wieder erschüttern und ergreifen und unsere Bewunderung zur Folge haben. Gut, genug der Liebe. Grass meldet sich im Oktober 2002 in einem Fernsehinterview, er schließe eine Versöhnung mit Reichranitzky nicht aus. Der antwortet wieder mit einem offenen Brief. Wie der Staatschef einer Feindesmacht erklärt er die Friedensverhandlungen für eröffnet, akzeptiere aber, da Grass immer noch diese Titelbildentschuldigung fordert, keinerlei Vorbedingungen. Daraufhin passierte wieder nichts. Im nächsten Sommer machte Marcel Reichranitzky zusammen mit Tosia und ihrem Sohn Andrew, der inzwischen als Mathematikprofessor in Edinburgh arbeitete, dessen Frau Ida und Enkelin Carla, Ferien am Timmendorfer Strand. Sie fahren nach Lübeck, um das Buddenbrook-Haus, das alte Wohnhaus der Familie Mann, das heute ein Thomas-Mann-Museum ist, zu besuchen. Dort sind gerade Reich-Ranitzkys Dichterporträts in einer Ausstellung zu sehen. Direktor Hans Wiskirchen führt sie durch das Haus und erklärt wie nebenbei, dass übrigens auch Günter Grass gerade in Lübeck sei, im Günter Grass-Haus. Das sei nicht weit. Ob er den nicht treffen wolle? Reich-Ranitzky sagt ja, und für den nächsten Tag wird ein Treffen vereinbart. Und da sind dann die beiden, wie wir sie ganz am Anfang beschrieben haben, mit dem rotkarierten Hemd der eine, der blauen Freizeitjacke der andere, der Pfeife, dem Lächeln, nein, dem offenen Lachen. Andrew ist dabei, Ute Grass und die Sekretärin Hilke Osoling. Das Treffen findet oben im ersten Stock des Hauses statt, unter niedriger Holzbalkendecke. Ein großer Raum, an einer Seite eine offene Küche, an einer Wand eine Holzbank, ein großer Tisch, und am schmalen Ende des Raumes, in der Arbeitsecke, da setzen sie sich hin, der eine auf einem Schreibtischstuhl, der andere auf einem Sessel aus Holz. »Welch Glanz in meiner Hütte«, hatte Grass zur Begrüßung gesagt, und Andrew Ranitzky erinnert sich lachend, es war schon ein Eiertanz, aber in gelöster Stimmung. Nach einer Stunde ist das Treffen vorbei, und Andrew und sein Vater fahren wieder an den Timmendorfer Strand ans Meer. Es ist das letzte Mal, dass Günter Grass und Marcel Reich-Ranitzky sich treffen. Aber schon einen Monat später schreibt Marcel Reich-Ranitzky wieder eine Hymne, eine Hymne auf den Lyriker Günter Grass. Sein neuer Gedichtband »Letzte Tänze« war erschienen, und es ist viel von Abschied darin die Rede, Rückschau, ein letztes Beschwören der alten Kräfte, kurz bevor sie ganz vergehen. »Wir sind mit ihm alt geworden. Wir sind mit ihm jung geblieben«, schreibt Reich-Ranitzky. »Er, Günter Grass, ist der Dichter unserer Generation, der in den 20er und 30er Jahren Geborenen. Unsere Generation, das Gemeinsame, über alles Trennende hinweg, kraftvoll und nicht weniger jugendlich als sein Debüt von vor 50 Jahren sei das neue Buch«, schreibt Reich-Ranitzky. »Ein Buch über Paare sei es, Frau und Mann zumeist, doch der Kritiker macht deutlich, für jeden, der es sehen will, dass er auch sich selbst und den Dichter dort in den Paarschaften des Bandes erkennt. Jenseits des Schreckens tanzende Paare. Darum geht es in diesem Buch, um den Schrecken unserer Epoche und um uns, die wir trotz allem leben. Es gehe um die, die vom Krieg übrig geblieben waren und die sich nun im weiteren Verlauf ihres Lebens auf den Tanzböden der Vorstadt, das Überleben und sonst noch ein paar Nummern beweisen. Vergänglichkeit. Grass finde dafür ein wunderbares Bild. Lass uns tanzen im Schnee, damit wir, solange er noch liegt, Spuren machen im knirschenden Weiß, die bleiben, bleiben. Die Kellner räumen ab, und wir ahnen, dass demnächst, wenn nicht sogleich, Schluss ist, hoffen aber auf Zugaben bis zuletzt, so Grass. Und so zitiert ihn Reich-Ranitzky. Ein Gedicht über zwei Buchen, das heißt, zum Paar gefügt. Es beschert Marcel Reich-Ranitzky, so schreibt er, eine Erschütterung der reinsten Art. Es wird uns, vermute ich, überleben. Zwei Jahre später steht ein halbrunder Geburtstag des Kritikers an, der 85. Ein Sammelband mit Glückwünschen soll erscheinen. Hubert Spiegel von der FAZ stellt ihn zusammen, ehemalige Bundespräsidenten, Herausgeber, Verleger, Chefs, Stars, Freunde und Kollegen schreiben über ihren Reich-Ranitzky. Nur einen Text schickt ihm Hubert Spiegel sofort nach Eintreffen per Fax nach Baden-Baden in Brenners Parkhotel, wo er gerade Urlaub macht, den Text von Günter Grass, in dem er schreibt, »So hängen wir aneinander und tragen uns unsere Zerwürfnisse nach.« Über ihr Treffen in Lübeck schreibt er, »Der wechselseitigen Abhängigkeit bewusst gingen wir schonend miteinander um.« Er habe den Besucher so gesehen, die ihm nachgesagte Unerbittlichkeit ist, so schien es mir, von den Rändern ein wenig faserig, durchsichtig geworden. Das macht ihn umgänglicher. Er stellte sogar Fragen, vermutlich aus aufkeimendem Selbstzweifel. Ich hätte ihn umarmen sollen. Das sei hiermit nachgeholt. Eine Umarmung auf Papier. Nur wenige Minuten, nachdem das Fax abgeschickt war, rief Reich-Ranicki schon bei Hubert Spiegel an. Er war hocherfreut und sagte, »Wissen Sie was? Gras hat recht. Wir hätten einander wirklich umarmen sollen.« Jetzt war es dafür zu spät. Aber man kann wenigstens noch diese eine letzte Sache aus dem Weg räumen. 10 Jahre liegt das Titelbild jetzt zurück. Auch in dem zarten Geburtstagstext schreibt Grass noch von seiner Verletzung. Marcel Reich-Ranicki legt sich daraufhin in seiner Kolumne, die er zu dieser Zeit in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibt und in der er unter dem Titel »Fragen Sie Reich-Ranicki« jede Woche Leserfragen beantwortet, selbst eine Frage vor. Unter dem Namen Inge Schmidt aus Stuttgart fragt er sich, ob ihn der Beitrag von Günter Grass zu seinem Geburtstag auch so beeindruckt habe. Die Antwort: Ja, dieser Artikel hat mich tief beeindruckt. Er hat mich sogar gerührt. Denn ich bin, ob man es mir glaubt oder nicht, ein sentimentaler Mensch, sehr empfänglich für Zeichen des Wohlwollens oder gar der Herzlichkeit. Und endlich schreibt er auch noch einmal über das Titelbild. Heute weiß ich es. Ich hätte mich um das Bild kümmern und die Fotomontage verhindern sollen. Dass ich es nicht getan habe, bedauere ich. Dass Grass erstmals aufkeimende Selbstzweifel bei ihm erkannt zu haben glaubte, sei nicht ganz richtig. Er, den Grass einst selbst Zweifel nannte, schreibt, »Der Selbstzweifel hat meine berufliche Laufbahn unentwegt begleitet. Doch vielleicht nicht in hinreichendem Maße. Vielleicht ist manch eine meiner Kritiken, wenn auch nicht unbedingt falsch, so allzu scharf geraten.« Und am Ende wendet er sich wieder direkt an Grass. »Ich weiß schon. Ich habe Ihnen, bald ein halbes Jahrhundert über Sie schreibend, manch einen Schmerz bereitet. Auch wenn ich mir in schwachen Stunden sage, dass dies unvermeidbar war, tut es mir dennoch leid. Ich wiederhole Ihren letzten Satz. Noch haben wir Zeit für weitere Missverständnisse und Liebesbeteuerungen.« Darauf hatte Günter Grass 10 Jahre lang gewartet. Noch am selben Tag antwortet er und schreibt einen ausführlichen Brief. »Es sei gut, dass er dem leidigen Thema ein Ende gesetzt habe«, schreibt Grass. »Und da Ihnen in Ihrem langen und wechselvollen Leben gewiss oft genug Verletzungen zugefügt worden sind, werden Sie, und sei es nachträglich, ermessen können, wie sehr mich damals nicht Ihre Kritik, wohl aber dieser vernichtende Aufmacher getroffen hat.« Es ist der letzte Brief, den Günter Grass an Marcel Reich-Ranicki schreiben wird. Es ist gut. Er hofft, dass Reich-Ranicki vielleicht die Zeit finden wird, den Roman »Ein weites Feld« noch einmal zu lesen. Er schreibt von Thomas Mann über die Ironie und seine Empörung darüber, dass eine Redakteurin des Spiegels den Lübecker Autor auf die Buddenbrooks reduzieren wollte. »Lotte in Weimar« etwa sei doch ein Meisterwerk. Darin, lieber Marcel, werden Sie mir gewiss zustimmen. Und wie damals, als sie sich vor nun fast 60 Jahren zum ersten Mal trafen, kommt Grass auch jetzt beim Schreiben seines letzten Briefes an Reich-Ranicki gerade von einer Reise nach Danzig zurück, seiner Heimatstadt. Er hatte sich mit Übersetzern aus Anlass der Neuübersetzung der Blechtrommel sozusagen am Tatort getroffen, 9 Tage lang. Noch einmal die Stadt, noch einmal die polnische Post, der eingravierte Franz an der Eingangstür, noch einmal Oskar, der Spielzeughändler Markus, der mit sich nahm alles Spielzeug dieser Welt, noch einmal Zigeunermusik. Grass schreibt, »Diesmal war es ein besonderes Vergnügen, zumal ein junger Priester im Innern der neugotischen Herz-Jesu-Kirche, die ja in dem besagten Roman eine nicht unwesentliche Rolle spielt, die polnische Ausgabe der Blechtrommel aus der Soutane zog und mich bat, sein Exemplar zu signieren. Da sehen Sie mal, was zeitlicher Abstand aus Büchern macht. Freundlich und mit guten Wünschen für Ihre Frau grüßt Sie Ihr Günter Grass. Zwei Buchen. 2006 bis 2015. So könnte die Geschichte enden. Ein letztes Mal Danzig, ein letzter Brief, eine letzte Versöhnung. Und fast wäre es auch so gekommen. Denn was danach kam, war Schweigen. Das Schweigen des Kritikers im Jahr 2006, als beim Häuten der Zwiebel das autobiografische Buch von Günter Grass erschien und eine Welt zusammenbrach. Günter Grass, ich war Mitglied der Waffen-SS, lautete die Überschrift auf Seite 1 der FAZ im August. Es war wirklich ein Schock für das Land. Die literarisch-moralische Instanz der Bundesrepublik hatte ihre Mitgliedschaft in der furchterregenden Mördertruppe der Nazis ein Leben lang verschwiegen. Er, der so oft mit erhobenem Zeigefinger andere Menschen moralisch zurechtgewiesen, sie aufgefordert hatte, zu ihrer Vergangenheit zu stehen, der Menschen so oft von hohem Moralpodest herab gerüffelt hatte, scheinbar unerschütterlich selbstgewiss, dieser Mann hatte dieses Geheimnis ein Leben lang mit sich herumgetragen. Zu fragen ist, schreibt er jetzt in seinem Bekenntnisbuch, erschreckte mich, was damals im Rekrutierungsbüro unübersehbar war, wie mir noch jetzt nach über 60 Jahren das doppelte S im Augenblick der Niederschrift schrecklich ist? Das Ungesagte seines Lebens, das er so oft angedeutet, aber niemals ausgesprochen hatte, in den Hundejahren, als er die Wunderbrille erfand, die verschwiegene Vergangenheiten sichtbar machte, im Tagebuch einer Schnecke, als ihn der SS-Mann Augst nicht ruhen ließ und er schrieb, manches verschweige ich, und hinzufügte, jeder hat etwas versäumt, das sich nicht nachholen lässt. Und schon ein fernes Zwiebelbuch anzukündigen schien, wenn erstmal der Stopfen gelöst sein wird, wo beginnt die Enthäutung einer Person, wo sitzt der Zapfen, der die Bekenntnisse unter Verschluss hält. Dieses Schweigen war ja ganz gewiss auch ein Motor seines Schreibens gewesen. Das Ungesagte, die Schuld, das Misstrauen gegen sich selbst, das Wissen um die eigene Verführbarkeit, die Angst vor sich selbst, vor den geheimen Kräften, die in uns sind und vor seinem Land. Er hat es auch schon in seiner großen Auschwitz-Rede gesagt, 1990 vor Studenten im überfüllten Audimax der Universität in Frankfurt. Er bleibt ungenügen nach 35 Jahren Bilanz. Etwas, das noch nicht zu Wort kam, muss gesagt werden. Eine alte Geschichte will ganz anders erzählt werden. Und endete, so wird meine Rede zwar ihren Punkt finden müssen, doch dem Schreiben nach Auschwitz kann kein Ende versprochen werden. Es sei denn, das Menschengeschlecht gäbe sich auf. Und jetzt, 2006, hatte er also beschlossen, das Ungesagte zu sagen bzw. zu schreiben. Ein wenig hoffte er wohl, er könne es halbwegs unauffällig in die Welt schmuggeln. Die nackte, klare, unzweideutige FAZ-Schlagzeile hat ihn ungeheuer empört. Dabei war es einfach nur die nackte Wahrheit. Eine Weltsensation. Und Reich-Ranicki schwieg. Von mir kein Wort. Auch Günter Grass hatte geschwiegen, als 1994 die Geheimdiensttätigkeit Reich-Ranickis bekannt geworden war und ein landesweit diskutierter Skandal gewesen war. Ihr Kampfplatz, ihr Boxring war die Literatur. Am Ende also Schweigen? Nein, das Ende war ein Gedicht. Es erschien am 4. April 2012, zeitgleich in den großen europäischen Tageszeitungen La Repubblica, El País und Süddeutsche Zeitung. Es trug den Titel »Was gesagt werden muss« und somit fast den identischen Titel wie die größte, schärfste und wirkungsvollste Kritik, die Marcel Reich-Ranicki über ein Buch von Grass geschrieben hatte. »Und es muss gesagt werden« war der Verriss des Romans »Ein weites Feld« im Spiegel überschrieben gewesen. Doch was hier im Gedicht von Günter Grass gesagt werden musste, war etwas anderes. Es ist ein Gedicht über das Schweigen und Verschweigen. Warum schweige ich, verschweige zu lange, was offensichtlich ist? So fängt es an. Sein Schweigen ist ein allgemeines, eine Art Weltschweigen über das Offensichtliche. Das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestandes, dem sich mein Schweigen untergeordnet hat, empfinde ich als belastende Lüge und Zwang, der Strafe in Aussicht stellt, sobald er missachtet wird. Das Verdikt Antisemitismus ist geläufig. Aus Angst vor dem Vorwurf Antisemitismus verschwieg das Ich dieses Gedichts, das eher ein rhythmischer Leitartikel ist, das Offensichtliche. Schweigen als Lüge. Er will das jetzt nicht mehr. Warum aber schwieg ich bislang? Weil ich meinte, meine Herkunft, die von nie zu tilgendem Makel behaftet ist, verbiete diese Tatsache als ausgesprochene Wahrheit, dem Land Israel, dem ich verbunden bin und bleiben will, zuzumuten. Warum sage ich jetzt erst, gealtert und mit letzter Tinte, die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden? Noch einmal eine Weltsensation unter dem Namen Grass. Israel erließ ein Einreiseverbot für den Schriftsteller. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte, es überrasche ihn nicht, dass ein Schriftsteller, der 60 Jahre lang seine Mitgliedschaft in der Waffen-SS verschwiegen habe, den einzigen jüdischen Staat für die größte Bedrohung des Weltfriedens halte. Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle erklärte, Israel und Iran auf eine gleiche moralische Stufe zu stellen, ist nicht geistreich, sondern absurd. Und der iranische Vizekulturminister Javad Chamakhdari gratulierte Günter Grass in einem Brief: Ich habe Ihr warnendes Gedicht gelesen, das auf so großartige Weise Ihre Menschlichkeit und Ihr Verantwortungsbewusstsein zum Ausdruck bringt. Jetzt schweigt Marcel Reich-Ranicki nicht mehr. Ein Gedicht, das geht ihn an. Noch einmal ein Duell, noch einmal in den Kampf. Aber eine Kritik schreiben, das kann er, das will er nicht mehr. Er ist 91 Jahre alt. Vor einem Jahr ist seine Frau Tosia gestorben. Das Mädchen, um das er sich kümmern sollte, wie ihm seine Mutter damals im Ghetto aufgetragen hatte. Ohne sie war er nicht mehr ganz. Seine Autobiografie hatte er mit einem Zitat von Hugo von Hofmannsthal beendet. Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein, dass wir zwei beieinander sein. Nach ihrem Tod lassen auch seine Geisteskräfte nach. Die Erinnerungen an die Erlebnisse des Krieges werden immer stärker und quälen ihn. Er hat Angst vor dem Tod, er spricht oft darüber, dass danach nichts mehr kommt. Grauenvoll. Also schreiben will er nicht über das Gedicht von Grass, aber darüber reden gern. Noch einmal Gustav-Freitag-Straße, der helle Klinkerbau, die Treppe hinab. Seine Haushälterin Sakina, die sich viele Jahre ihres Lebens liebevoll um die Reich-Ranickis gekümmert hat und jetzt ganz intensiv um ihn allein, macht auf. Er sitzt in seinem tiefen schwarzen Fernsehsessel. Die Bilder hängen nicht mehr an der Wand, sie sind längst im Museum. Auf der Couch saß immer Tosia, links am Rand, auf dem Tischchen daneben den Aschenbecher, immer rauchend. Er freut sich, atmet schwer, tupft sich immer wieder den Schweiß von der Stirn. Er kann während des Gesprächs binnen einer Sekunde von Einschlafen auf Höchstspannung umschalten. Er hat sich immer schon unglaublich schnell gelangweilt. Jetzt reicht schon eine langweilige Sekunde, um wegzudämmern. Was er gedacht habe, als er das neue Grassgedicht las. Dass es eine Gemeinheit ist, das war das Erste. Mir war das völlig klar, dass Israel den Weltfrieden bedrohe und diese Dinge, das genügte schon. Das ist eine Gemeinheit, so etwas zu publizieren. Außerdem ist es auch noch großer Unsinn. Der Grund für die Gedichtattacke sei ganz einfach. Grass sei immer schon an Sensationen, Affären, Skandalen interessiert gewesen. Und jetzt sei es ihm endlich wieder gelungen. Ein großer Skandal, eine riesige Aufmerksamkeit, die ein Schriftsteller sonst nicht bekommt. Ist das Antisemitismus? Grass ein Antisemit? Nein, sagt er. Ein Stratege. Natürlich ist es kein Zufall, dass dieses Gedicht vor der Pessachfeier publiziert wurde, einem der wichtigsten Feste der Juden. Das ist ganz klar. So haben es die Araber, die Palästinenser mit den Juden immer gemacht. Vor Pessach kamen die schärfsten Attacken. Das ganze Werk von Grass sei geprägt von Attacken. Er war immer zum Angriff bereit. Dann geht er das Gedicht Zeile für Zeile durch. Er sagt, das sei ja ganz und gar schlecht. Und in seiner Zeit als Literaturchef der FAZ hätte er das ganz gewiss niemals abgedruckt. Ich sehe keine Reime. Gut, Reime müssen nicht sein. Gut, dann muss es Rhythmus sein. Nein, gibt es nicht. Dann muss es das Vokabular sein, die Wörter, die Melodie. Es muss irgendwas sein. Es ist schrecklich. Es ist poetisch gar nichts. Mit letzter Tinte. Das ist natürlich sehr gut. Das finden Sie gut? Das Bild? Ja, das finde ich sehr gut. Ist das nicht etwas abgegriffen? Schreibt Grass überhaupt noch mit Tinte? Nein, bestimmt nicht. Das ist doch ein Symbol. Ja, mit letzter Tinte. Das ist sehr gut. Verflucht nochmal, ruft er nochmal und haut auf die Lehne seines Sessels, wie er das im Fernsehen immer gemacht hat, wenn er etwas fabelhaft fand. Jetzt findet er mit letzter Tinte fabelhaft in einem insgesamt ekelhaften Gedicht, wie er sagt. Und er findet noch etwas anderes fabelhaft in diesem Frühjahr in seinem schwarzen Sessel. Das Motto, das er aus einem Werk von Günter Grass ausgewählt hat und das er dem Sammelband vorangestellt hat, in dem er seine Grass-Kritiken herausgab. »Zeigen Sie her«, ruft er und liest, »es ist natürlich fabelhaft.« Es ist das Zitat über die Weichsel, der Kindheitsstrom, in den die beiden Blutsbrüder ihr Messer warfen. Die Weichsel ist ein breiter, immer breiter werdender, trotz der vielen Sandbänke schiffbarer Strom. »Das ist natürlich genial«, lacht er in sich hinein. »Ich weiß es, weil ich doch an der Weichsel gelebt habe, damals als Kind.« Das Gespräch ist vorbei. Alles wurde noch einmal besprochen. Das Gedicht, die Zigeunermusik, das erste Treffen der zwei, der Wodka, der Zwerg in der Anstalt, die Angst damals. Und ganz zum Schluss auf die allerletzte Frage, worauf er noch warte oder hoffe, sagt er, auf die Nachricht vom Tod von Günter Grass. Das Schweigen danach. Was hat er da gesagt? Wie hat er das gemeint? Wünscht er ihm, dem anderen, wirklich den Tod? Nein, das wohl nicht. Aber er hat wohl ihre gemeinsame Geschichte wirklich als ein Duell gesehen, als einen Zweikampf zwischen dem einen repräsentativen großen deutschen Dichter seiner Epoche, der damals in seiner Jugend auf der anderen Seite stand, als die Deutschen ihn aus dem Land warfen, seine Familie töteten und auch ihn töten wollten, ihn und seine Frau, und ihm, dem Überlebenden. Er wollte übrig bleiben als Letzter und einen Nachruf schreiben, auf ihn, den anderen. Es ist anders gekommen. Anderthalb Jahre später, es war der 18. September 2013, Frank Schirmacher, Mitherausgeber der FAZ, besuchte ihn noch einmal an diesem Tag. Er war schwach und müde, lag im Bett. Als Schirmacher ihn aufforderte, »Herr Reich-Ranicki, wir brauchen Sie. Der Grass hat wieder etwas angestellt«, sei er plötzlich ganz wach geworden, wird Schirmacher erzählen. Er versuchte aufzustehen und mitzumischen. Das sah man ihm richtig an, aber er war zu schwach. Kurz darauf ist Marcel Reich-Ranicki im Alter von 93 Jahren gestorben. Günter Grass hatte unterdessen für sich und seine Frau vom Tischler schon mal Särge anfertigen lassen. Auch das hat er aufgeschrieben in seinem letzten Buch »Von der Endlichkeit«. Er arbeitete bis kurz vor seinem Tod daran. Kurz nach der Lieferung der Särge in ihrem Haus in Behlendorf entfernen sie, Ute und Günter Grass, die schützenden Planen, ziehen die Schuhe aus und legen sich hinein. »Wie seltsam, jeweils den Atem des anderen zu hören«, schreibt Grass später. »Beim Aussteigen ist ihm seine Frau behilflich. Später bedauert sie, kein Foto von mir gemacht zu haben im Sarg. Du sahst so zufrieden aus.« Am 13. April 2015 ist Günter Grass gestorben. Anderthalb Jahre nach Marcel Reich-Ranicki. Er konnte keinen Nachruf mehr auf ihn schreiben. aber das Gedicht, das ihm in seiner letzten Hymne auf den Gegner, den Feind, den Zwilling, so besonders gut gefallen hatte und von dem er schrieb, dass es sie beide überleben werde, das geht so. Zum Paar gefügt, zwei Buchen einer Wurzel, sacht bewegt, sobald ich um ihren Tanz den Kreis beschreibe. Die Stämme glatt und nah bei nah, dass grad ein Luftzug die Haut noch streichelt. Erst im Geäst sind sie behende, nackt winterlich verzweigt vor leergeräumtem Himmel. So bleiben sie im Takt, verzückt in leichter Beuge. Weiß nicht, welche ist sie, welche er. Zwei Buchen tanzen auf der Stelle. Sie hörten Das Duell, die Geschichte von Günter Grass und Marcel Reich-Ranitzky von Volker Weidermann, gelesen von Gerd Heidenreich, nach dem gleichnamigen Buch erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Regie Anna Hartwig, Ton und Schnitt Corinna Kammerer, Redaktion Ulrike Sarkani. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks, erschienen bei der Audio Verlag.